Die beiden wichtigen Werke von Edgar Hilsenrath, die Romane Nacht und Der Nazi und der Friseur, sind erst auf Englisch in den USA erschienen, bevor sie Jahre später auf Deutsch herauskamen. Dabei sind sie auf Deutsch geschrieben. Das allein macht schon deutlich, dass Edgar Hilsenrath kein etablierter Teil der deutschen Literatur war, obwohl sein Thema das Thema seiner Generation war, der Holocaust. 1977 erschien Der Nazi und der Friseur auf Deutsch. Mehrere Jahre hatten Verlage das Manuskript abgelehnt, weil sie fanden, dass man so nicht über den Holocaust schreiben könne. In dem Roman nimmt ein Nazitäter eine jüdische Identität an, um der Verfolgung zu entgehen. Eine solche dramatische und humoristische Anlage eines Romans erschien den Lektoren in Deutschland wohl unmoralisch, leichtfertig und irgendwie unernst. Im Ausland wurde der Roman gefeiert und er wurde dann auch in Deutschland ein Erfolg. Es lohnt sich, das Werk Edgar Hilsenraths kennenzulernen, der nach Deutschland zurückgekehrt war und die letzten Jahrzehnte seines Lebens in Berlin gelebt hat. Am 2. April wäre er 100 Jahre alt geworden. Deshalb wiederholen wir die lange Nacht über Edgar Hilsenrath von Helmut Braun aus dem Jahr 2010. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Kein Geld. Interessant, als ich aus dem Kibbutz rausging, saß ich im Autobus nach Haifa und neben mir saßen zwei englische Offiziere. Und ich unterhielt mich mit denen auf Englisch, dann sagte der eine, er wäre eigentlich deutscher Jude in englischer Uniform. Und ich erzählte ihm, dass ich aus dem Kibbutz rausging und nach Haifa gehe. Und er fragte mich, haben Sie Geld? Sag ich, nee, überhaupt nicht. Sagte, wovon werden Sie leben in Haifa? Sag ich, weiß ich noch nicht. Und als der Bus ankam, zog er eine Pfundnote aus der Tasche, das war damals viel Geld, und steckte sie mir ins Hemd rein und verschwand. Von diesem Pfund habe ich die ersten Tage überlebt, bis ich einen Job fand als Tellerwäscher im Café Hirsch auf dem Karmelberg oben. Elegantes Hotel, wo ich 2 Monate lang gearbeitet habe als Tellerwäscher. Dann kriegte ich plötzlich Malaria. Woher weiß ich nicht. Irgendwann hat mich eine Mücke gebissen. Und ich hatte keine Krankenversicherung und konnte nicht im offiziellen jüdischen Krankenhaus aufgenommen werden und landete im Regierungskrankenhaus, wo nur Araber waren. Ich hatte große Angst, dass sie erfahren, dass ich Jude bin. Ich habe gemeint, die werden mich umbringen in der Nacht. Also ich schwebte zwischen Leben und Tod. Edgar Hilsenrath lebt in einer kleinen Wohnung in einer ruhigen Seitenstraße in Berlin-Friedenau. Der alte Mann, dessen lange schlohweiße Koteletten und der sich in alle Richtungen sträubende mächtige Schnäuzer an einen weitgereisten Seebären denken lassen, sitzt, die Baskenmütze auf dem kahlen Schädel, in seinem Wohnzimmer auf der Couch und erzählt. Er hat viel zu erzählen und er erzählt von viel Bösem und Schlimmen, denn er erzählt von Menschen und ihren Taten, erzählt auch vom Wegsehen und vom Nichtwissenwollen, berichtet von der Verfolgung und Ausrottung der europäischen Juden, vom Genozid an den Armeniern, vom alltäglichen Rassismus, vom Leiden der Opfer und vom Triumph der Täter. Und er redet auch von Glücksmomenten, von Träumen und ihrer Erfüllung, von seinem Paradies und seiner großen Liebe zur deutschen Sprache. Er spricht davon zu denen, die ihm in seinem Wohnzimmer zuhören, und zu den Lesern seiner berühmt gewordenen Romane. Hilsenraths Bücher sind keine Autobiografien, sie sind Romane. Gewiss, er hat viel erlebt und mancher seiner Texte folgt seinen Lebenslinien. Wovon soll einer schreiben, wenn nicht von dem, was er weiß, gesehen, gehört, gespürt, erlitten und erlebt hat? Seine Texte sind eine kunstvolle Verknüpfung von Realität und Fiktion, ein sicheres Spiel von Gewissem und Ungewissem auf schwankendem Boden, vom Fassbaren und von all dem, wovon unsere Fantasie nur zu träumen wagt. Am 2. April 1926 gebar Annie Hilsenrath ihr erstes Kind. Mit ihrem Ehemann David Hilsenrath hatte sie bereits einige Zeit vor der Geburt festgelegt, dass ein Mädchen Ruth, ein Junge Edgar heißen sollte. Triumphierend verkündete die Hebamme Tessie Silberstein: Edgar ist angekommen. Edgar Hilsenrath wurde in Leipzig geboren. Die Großeltern und sein Vater David kamen aus Kolomea in Galizien, das bis 1918 zur österreichisch-ungarischen Monarchie und danach wieder zu Polen gehörte. Die Mutter Annie lebte mit ihren Eltern und Geschwistern in Seret in der Bukowina und ging 1922 nach Leipzig. Dort lernte sie David kennen. Sie verliebten und verlobten sich und heirateten 1924. David Hilsenrath war Kürschner. Er handelte mit Pelzen und Fellen. 1928 sattelte er um, erwarb das alteingesessene Möbelhaus Rasemann in Halle an der Saale und übersiedelte dorthin mit seiner Familie. Seit der Geburt des Sohnes, dem knapp 3 Jahre später ein Bruder, Manfred, folgte, widmete sich Annie Hilsenrath ausschließlich ihren Pflichten als Mutter, Ehe und Hausfrau. Dabei gingen ihr ein Kindermädchen, eine Zugehfrau und alle 14 Tage eine Waschfrau und Weißnäherin zur Hand. An Leipzig hat Edgar Hilsenrath heute keine Erinnerung mehr. Erst die Kindergartenzeit in Halle ist ihm präsent. Er besuchte einen privaten christlichen Kindergarten. Auch das Nachbarsmädchen Gertrud, mit der er befreundet war, ging in diesen Kindergarten. Der kleine Edgar verliebte sich in Gertrud und hat viele Jahre später notiert: Kurz nach Weihnachten beschlossen Gertrud und ich, auf eigene Faust von Halle an der Saale nach Berlin zu reisen. Die Sache war ganz einfach. Wir würden meinen Trittroller nehmen, vom Kindergarten um die Ecke fahren, die Bernburger Straße, in der wir wohnten, entlang bis zum Reileck, dann in die Ludwig-Wucherer Straße einbiegen, die direkt zum Hauptbahnhof führte. Alle großen Städte liegen direkt hinter dem Hauptbahnhof. Wir brauchten also nur die Gleise entlang zu fahren und würden bestimmt in kürzester Zeit nach Berlin kommen. Leider wurde nichts aus dieser Sache, da Gertrud kurze Zeit nach diesem großen Plan mit ihren Eltern in eine andere Gegend zog und ich im Frühjahr in die Schule kam. Gertrud habe ich nie wieder gesehen. Kindheitserinnerungen, Bruchstücke, Ballspiele, ein Rädchen, ein Roller, ein erstes Fahrrad. Er ging auf einem Spaziergang verloren, wurde von einem Mann mitgenommen, dessen Frau verhinderte den beabsichtigten sexuellen Missbrauch. Ritterlich half er einem kleinen, ängstlichen Mädchen über die Straße. Beide gerieten dabei unter ein Auto. Das Mädchen blieb unverletzt. Er brach sich ein Bein und lag wochenlang mit einem Gipsverband. Das Dienstmädchen nahm ihn zu einem Ausflug mit ihrem Freund mit. Er sieht dem Geschlechtsverkehr der beiden zu. Seitdem weiß er, wie der Vogel ins Nest kommt. Die sich anschließenden kindlichen Erkundungsversuche bei Nachbarsmädchen scheiterten. Die jüdischen Leckereien der Leipziger Großmutter, die Dienstmädchen, die ihn verwöhnten, beschützten, manchmal auch vor der liebevollen, übertriebenen Sorge der Mutter um sein Wohlergehen. Edgar Hilsenrath ist von Geburt Jude. Er bekannte sich zeitlebens zum Volk der Juden, ist mit Geschichte, Tradition und Kultur seines Volkes bestens vertraut. Die jüdische Religion aber spielte in seinem Leben keine wesentliche Rolle. sehen wir von einer kurzen Zeit in Siret ab. So hieß das Städtchen Siret, seit Rumänien Ende 1918 die Bukowina annektierte. Sicher, er wurde beschnitten und damit wurde im Verständnis religiöser Juden auch durch ihn der Bund zwischen dem Herrn und dem Volk Israel bestätigt. Aber seine Eltern lebten bereits in deutlicher Distanz zum religiösen Judentum. Während sowohl die Großeltern in Leipzig als auch in Siret nach den Regeln der jüdischen Religion lebten, den Sabbat heiligten, koscher aßen, die Vorschriften zur Gestaltung der jüdischen Feiertage genau beachteten, beschränkte sich in Halle die religiöse Erziehung der Kinder Edgar und Manfred auf den gelegentlichen Besuch der Synagoge an hohen Feiertagen, wenn sie der Vater zu diesen Anlässen mitnahm. Unabhängig von der Religion und der erfolgten Assimilierung in Deutschland war David Hilsenrath jedoch sehr bewusst Jude. Edgar Hilsenrath erinnert, dass der Vater ob der Verfolgung der Juden in Deutschland in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts sehr gelitten habe, da dies sein gesamtes Weltbild zerstörte. Anni Hilsenrath reiste gerne mit ihren Kindern. Mehrfach fuhren sie im Sommer an die Ostsee ins Seebad Ahlbeck. Hier traf die Mutter Freundinnen, die ebenfalls kleine Kinder hatten und die Ferien am Meer schätzten. Der Vater kurte derweil in Marienbad in der Tschechoslowakei. Natürlich musste der Nachwuchs auch der Familie in Siret vorgestellt werden. Im Herbst 1928 fuhr der kleine Edgar erstmalig mit seiner Mutter nach Siret in Rumänien, lernte dort die Großeltern mütterlicherseits, diverse Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins, auch entfernte Verwandte werden so bezeichnet, kennen. Erinnern kann er sich daran nicht, aber es gibt Fotos, die bei diesem ersten Besuch in Siret aufgenommen wurden. 1932 wurde Edgar Hilsenrath eingeschult. Er besuchte eine Volksschule in Halle, nur wenige hundert Meter von der Wohnung entfernt. In seiner Klasse war er das einzige jüdische Kind. Noch spielte dies keine Rolle. Aber 1933 änderte sich das drastisch. Ich erinnere mich noch an meine Zuckertüte, wie ich in die Schule kam. Es war sehr aufregend. Die Schulzeit war anfangs sehr schön, aber dann erfuhren die Klassenkameraden, dass ich ein Kind jüdischer Eltern war. Und da fing die Schikane an in der Schule, nicht? Die riefen mir Spitznamen hinterher und verprügelten mich. Und ich habe mich nie prügeln lassen. Ich schlug immer zurück, aber es war schon eine harte Zeit. Und die Lehrer haben mich vor allen Dingen schikaniert. Ne? Aber ein Lehrer, der malte Schweineschwänzchen auf die Schiefertafel, fragte mich, weißt du, was das ist? Sagte ich, das ist ein Schweineschwänzchen. Sagte er, weißt du, was ein Schwein ist? Sag ich, ja. Sagte der Lehrer, das ist ein Jude. Sagte er, sag ich, nein. Sagte der Lehrer, die Juden essen kein Schweinefleisch. Ich sage, meine Großeltern essen keins, weil die fromm sind, aber wir sind nicht religiös, bei uns wird Schweinefleisch gefressen. Und sagt der Lehrer, was du widersprichst mir? Und hat mich mit dem Rohrstock verprügelt, das erinnere ich mich. Ja, die Lehrer haben mich überhaupt sehr schikaniert in der Schule. Ich erinnere mich an die Stürmerplakate auf unserer Straße, mit hässlichen Karikaturen von hässlichen Juden. Da erinnere ich mich an ein Plakat, wo ein Jude auf einem Goldsack sitzt und eine deutsche Frau wiegt auf der Waage. Und das machte mir Angst. Aber ich erinnere mich auch an eine Schlägerei, zum Beispiel, wo Nazis einen Kommunisten, da war ich vielleicht 5 Jahre alt, da waren Wahlen zwischen Nazis und Kommunisten und die Nazis haben den Kommunisten verprügelt auf der Straße und blutig geschlagen. Da kann ich mich gut erinnern. Ja, sonst habe ich in Deutschland eigentlich wenig Erinnerung. Das Gesicht des Fremden trägt meine Züge. Der Fremde ist immer anwesend. Manchmal unterhalten wir uns. Unlängst, als wir im Auto durch die DDR fuhren, sagte ich zu ihm, verdammt nochmal. Jetzt fährst du mit 30 Jahren Verspätung ins Land deiner Kindheit zurück. Was suchst du eigentlich? Nichts. Eigentlich nichts. Oder doch? Denk mal nach. Vielleicht. Vielleicht suche ich etwas. Aber rede mir ein, dass ich nichts mehr suche. Es könnte so sein. 30 Jahre Verspätung. Erinnerst du dich? Im Jahre 1948, da wolltest du plötzlich zurück, ganz plötzlich. Aber dann hast du zu dir gesagt, was soll's. Stimmt, das stimmt. Du wolltest noch einmal das Haus in der Bernburger Straße sehen. In Halle, an der Saale. Du wolltest es sehen. Nur sehen, ob es noch steht. Und die Schule wolltest du sehen, die nicht weit weg war von dem Haus in der Bernburger Straße. Die auch. Die Schule, die du gehasst hast. Ich habe die Schule gehasst? Wegen der Prügelstrafe. Wegen der Prügelstrafe. Und auch, weil ihr stramm stehen musstet. Erinnerst du dich? Und weil man nicht mehr Guten Morgen sagen durfte, sondern Heil Hitler. Ein deutscher Gruß, sagten sie. Und auch, weil du mitsingen musstest, wenn das Judenblut vom Messer spritzt. Obwohl du ein jüdisches Kind warst. Ich war das einzige jüdische Kind in der Klasse, aber ich habe nicht mitgesungen. Du irrst dich. Ich hatte den Mund fest zusammengepresst wie ein alternder Wolf, der seine schlechten Zähne verbirgt. Und ich habe auch nicht Heil Hitler gebrüllt. Übrigens, ich habe nie gebrüllt. Verdammt nochmal. Glaubst du, dass das Haus noch steht? Das Haus in der Bernburger Straße? Ja, das. Ich nehme es an. Es heißt, dass die Bomben damals nicht alles zerstört haben. Mal sehen. Vielleicht steht es noch. Das Haus hast du nicht gehasst. Das Haus in der Bernburger Straße. Das nicht. Dort haben meine Eltern gewohnt. Und dein jüngerer Bruder. Der auch. Und du. Auch du. Oder hast du dich selber vergessen? Ich habe niemanden vergessen. Einmal hatte ich alles verdrängt. Aber Verdrängung ist schädlich. Es schadet dem Geist und es schadet dem Körper. Es ist auch Selbstbetrug. Du kannst die Bilder aus deiner Erinnerung nicht zerstückeln, weil sie nicht greifbar sind. Du kannst nur ihre Konturen verwischen, nicht mehr. Diese verdammten verwischten Konturen. Noch heute sehe ich die Kinder im Schulhof marschieren. Sie haben Köpfe, aber keine Gesichter. Kannst du sie hören? Ich kann sie hören. Sie marschieren und singen dabei. Ich kann ihre Stimmen hören. Was singen sie? Wenn das Judenblut vom Messer spritzt. Kinderstimmen? Kinderstimmen. Ich kann Köpfe sehen. Und noch was kann ich sehen. Was denn? Feuer und Rauch. Was für Feuer? Und was für Rauch? Ich weiß es nicht genau. Es könnten brennende Synagogen sein. Die könnten es sein. Die könnten es sein. Die Kristallnacht? Die Kristallnacht. Da warst du schon fort. Da war ich schon fort. Ich habe die brennenden Synagogen nie gesehen, weil ich fortging, ehe sie angezündet wurden. Das stimmt. Im Sommer 1938, da hast du Deutschland verlassen. Auch mein Bruder und auch meine Mutter. Wir waren zu dritt. Wir gingen zu dritt über die Grenze. Nur dein Vater blieb zurück. Der blieb zurück. So fing die große Reise an. Seit jener Reise gehe ich neben dir her. Ich, der Fremde. Vielleicht warst du schon früher da und ich wusste es bloß nicht. Aber an jenem Tag, als wir über die Grenze gingen, in die Emigration, da bist du wirklich geworden. Da habe ich dich erkannt. Mich, den Fremden? Dich, den Fremden. Du und ich. Wir. Du und ich. Ich. 22. Juli 1938. Vor dem Bahnhof in Seret setzt sich eine von zwei Pferden gezogene Kutsche in Bewegung. Auf dem Bock der Kutscher und Schleume Hönigsberg, im offenen Wagen seine Tochter Annie Hilsenrath, in die Mitte genommen von ihren beiden Söhnen Edgar und Manfred. Das aufgeladene Gepäck ist umfangreicher als sonst bei Reisen üblich. Die Reisenden sind Flüchtlinge. Geflohen aus Nazi-Deutschland, geflohen vor den Schikanen der Administration und dem Terror der braunen Bataillone. Voller Freude hat der Großvater sie am Bahnhof in die Arme geschlossen. Voller Sorge hat er nach seinem Schwiegersohn David gefragt, der in Halle an der Saale zurückblieb, um das kleine noch verbliebene Möbelgeschäft aufzulösen und um eine Fluchtmöglichkeit für seine Eltern zu organisieren. Denn David Hilsenrath vertraut nicht mehr auf eine Besserung der Lebensverhältnisse für Juden in Deutschland, hält den Herrn Hitler nicht für ein vorübergehendes Phänomen. So schickt er, nachdem die beantragten Einreisevisa in die USA durch den amerikanischen Generalkonsul in Berlin verweigert werden, seine Familie voraus nach Rumänien zum Schwiegervater und dessen Familie. Auch den beiden Söhnen sind die Menschen, zu denen sie fliehen, vertraut, waren sie doch fast jedes Jahr dort einen Monat zu Gast. Im Städtel hatte sich schnell herumgesprochen, dass Anni und ihre Kinder kommen würden, um vor den Nazis geschützt zu sein. Besonders die Ferienfreunde und Freundinnen der beiden Jungen erwarteten diese. Und als sie die Kutsche bei ihrer Fahrt durch die Stadt sahen, liefen sie hinzu und begleiteten rennend das Fuhrwerk bis zum Anwesen der Hönigsbergs, die als erfolgreiche Viehhändler Haus, Hof und Stallungen besaßen. Vor dem Haus hatten sich die Onkel und Tanten, die Nichten und Neffen, die Magd und die beiden Knechte versammelt. Ein fröhliches Stimmengewirr hieß die Neuankömmlinge, die hier als Heimkehrende empfangen wurden, auf Jiddisch, Rumänisch, Deutsch und Ukrainisch willkommen. Auf die Frage nach seiner Heimat hat Edgar Hilsenrath notiert: Meine stärkste Bindung besteht zu diesem kleinen Städtchen in der Bukowina, in dem meine Großeltern gelebt haben. Es hieß früher unter österreichischer Herrschaft Seret. Die Rumänen tauften es um. Es heißt heute Siret und liegt seit dem Zerfall der Sowjetunion an der ukrainischen Grenze. Man sprach Deutsch und Jiddisch in Siret. Siret war meine zweite Heimat. Seit meinem dritten Lebensjahr war ich dort auf Sommerfrische. Als ich 12 Jahre alt war, wanderten wir dorthin aus und blieben bis zur Deportation. Siret war und ist meine Lieblingsstadt. Das lässt sich besser nicht erklären. Dort lebten Juden, Zigeuner, Ukrainer, Rumänen, Ungarn und Deutsche friedlich zusammen. Ein warmherziger Vielvölkerstaat. Hier in der Bukowina fühlte ich mich zum ersten Mal frei von den Bedrohungen der Nazis. Dass nirgendwo Hakenkreuzfahnen wehten, dass ich keine SA- und SS-Leute sah, keine Litfaßsäulen mit antisemitischen Hetzplakaten, empfand ich als beglückend. Die zynischen Reden der Nazi-Lehrer in meiner Schule waren schnell vergessen. Auch die tagtäglichen Hänseleien der kleinen Hitlerjungen in meiner Klasse. Der Großvater nimmt seine Tochter und ihre beiden Söhne in seinen Haushalt auf. Die Jungen werden von einem Privatlehrer in deutscher Sprache unterrichtet. Edgar Hilsenrath bereitet sich mit dessen Hilfe sogar auf die Ablegung der externen Matura vor. Das Leben im jüdischen Städtel, auf dem Lande, inmitten vieler anderer Kinder und Jugendlichen, erscheint den Flüchtlingen paradiesisch. Sie leben in einer harmonischen Familie, gewinnen Freunde, leben als Juden unter Juden. Wir waren bei unseren Leuten, so sagt es Hilsenrath. Er spielt Fußball im örtlichen Maccabi-Verein, wird Leiter einer zionistischen Jugendgruppe, betätigt sich als Schwimmlehrer für gleichaltrige Mädchen, ist wohlgelittener Freund. Bewunderung findet sein gutes Deutsch. Das Deutsch der Sprachinsel Bukowina unterscheidet sich mittlerweile sehr vom Hochdeutschen, welches in der Schule in Halle an der Saale gelehrt wurde. Und das leichte Sächseln in Hilsenraths Sprache war in Siret ohne Bedeutung. Diese Situation weckt in dem Jungen großes Interesse an seiner Muttersprache, die er nun nicht mehr als selbstverständlich mitgegeben begreift. Er liest, er lernt und schließlich verliebt er sich in die deutsche Sprache. Und dieser Liebe bleibt er sein Leben lang treu. Jäh endet nur 3 Jahre später die Idylle. Dann plötzlich eines Tages erschienen riesige Plakate überall in der Stadt. Befehl der rumänischen Militärregierung, dass alle Juden werden nach dem Osten deportiert und müssen um so und so viel Uhr frühmorgens am Bahnhof sein. Und wer zu Hause bleibt, wird erschossen. Wir waren natürlich verzweifelt, aber kannst nichts machen. Und so, wir sind dann an einem bestimmten Tag zum Bahnhof gegangen. und wieder in 4 Waggons. Das war die richtige Deportation, nicht? Und dann der Zug fuhr nach Czernowitz und über Czernowitz nach durch ganz Bessarabien bis Ataki. Ataki war die Grenzstation am Dniester. Und auf der anderen Seite von Ataki sah man die Silhouette einer Ruinenstadt. Das war Mogilew-Podolsk. Und sind dann 2 Tage später, da die Brücke gesperrt war, mit Flößen über den Dniester gefahren. Und dort wurden wir in einem riesen Kinosaal, da waren vielleicht 500 Leute in einem Kinosaal, da schliefen wir in dem Kinosaal und blieben dort 2 Tage. Und dann hieß es, dass die Rumänen ein Ghetto einrichten. Das heißt, dass der eine Teil der Stadt war für Juden, der andere Stadt für Nicht-Juden. Wir hatten das Glück, dass wir waren in einer Gruppe von Seritern. Und einer von den Seritern, ein gewisser Lonyo Abraham, der kannte den rumänischen Stadtkommandanten von Mogilev. Zufall. Und der ist zu ihm gegangen und hat ihm gesagt, er hat eine Gruppe von Freunden und er soll uns eine Wohnung geben. Der hat ihm ein Papier gegeben, auf dem drauf stand, dass er dieser Gruppe erlaubt, eine russische Schule zu beschlagnahmen. Das haben wir dann gemacht und wir haben eine Schule beschlagnahmt. Dort sind wir alle hingegangen. Es war eine leere Schule. Weiß nicht genau, wie viele Leute waren, vielleicht 50 Leute. Und wir haben uns dort eingerichtet. Wir haben riesige Pritschen gebaut und da gab es sogar einen Ofen, den konnte man beheizen. Wir haben uns Holz beschafft. Es war ja schon Oktober, es war kalt. Und wir haben dort gewohnt. Wir haben Essen hatten wir nicht. Und dann ist meine Mutter mit einigen Leuten, die haben alles, was sie gehabt haben, einen Schmuck, haben sie gesammelt und sind ins benachbarte Dorf gegangen und haben dort Lebensmittel eingekauft für Schmuck. Und wir fingen an, Brot zu backen und haben das auf dem Schwarzmarkt verkauft. Davon lebten wir eine Zeit lang. Und so haben wir uns über Wasser gehalten. Das ging fast 3 Jahre lang. Wir hatten Glück, weil Tausende von Leuten hatten keine Wohnung, die lagen auf der Straße. Es war ja alles, die Stadt war vollkommen zerstört. Die verfroren und verhungerten auf der Straße. Und dann brach Typhus aus im Ghetto. Wir mussten aufpassen, dass wir keinen Typhus kriegen. Und wir haben niemanden reingelassen in die Wohnung von außen. Wir hatten Glück. März 1944. Frühling am Dnjestr in der Ukraine. Nur zögerlich weicht der Winter, die Nächte sind immer noch frostig. Und wo der Schnee Meter hoch lag, finden sich Schneeinseln, die nur langsam tauen. Und doch ist dieser Frühling, anders als in den Jahren zuvor, eine Zeit irrwitziger Hoffnung. Irrwitziger Hoffnung der Juden, die deportiert nach Transnistrien zu den wenigen zählen, die drei Hungerwinter mit tödlicher Kälte, Cholera und Flecktyphus überstanden haben. Transnistrien, das Land jenseits Trans des Dniestr, Nistra, so heißt der Fluss in Rumänien. Schon 1942 wendete sich das Kriegsglück zugunsten der sowjetischen Armeen. Aber jetzt überschreiten diese den Bug und werden zwangsläufig, da nicht gewollt, Befreier der Überlebenden. Eines Morgens im April 1944 waren sie verschwunden, die rumänischen Gendarmen und die Miliz. Mit ihnen der Lagerkommandant, ein Offizier, der bei schönem Wetter auf einem prächtigen Schimmel durch das Ghetto Mogilew-Podolsk ritt, und auch seine jüdischen Hiwis. Sie waren einfach nicht mehr da. Staunend registrierten die Juden, dass sich ihre Hoffnungen, die wuchsen und wuchsen, als sich die Nachrichten von den vorrückenden Sowjetsoldaten häuften, erfüllt hatten. Sie waren frei. So unspektakulär hatten sie dies nicht erwartet. Feuer und Schwefel waren nicht vom Himmel gefallen. Keine Schlachten mussten geschlagen werden. Diese Freiheit hatte für sie noch keinen Geschmack, keinen Geruch. Sie verharrten im Ghetto. Am Nachmittag dröhnten Panzer mit aufgesessener Infanterie durchs Ghetto. Es folgten Kolonnen von Lastwagen, Geschütze auf Lafetten. Hatten sich die Ghettobewohner zunächst noch versteckt, so kamen sie nach und nach an die Straße, winkten und riefen, bettelten. Schließlich hielt ein PKW mit Offizieren. »Worauf wartet ihr? Geht nach Hause!« Kurze Zeit später machte sich ein Ameisenzug auf den Weg. An die 5000 zerlumpte, hungrige Menschen, viele von ihnen krank. Kaum Kinder, keine Alten, brachen auf, wie sie gekommen waren, zu Fuß. Gekommen zusammen mit vielen tausend anderen, die sie zurückließen in der blutgetränkten Erde Podoliens. Am Dniestr kam der Elendszug ins Stocken. Die gesprengten Brücken waren noch nicht hergerichtet. Nur zwei Flöße konnten die heimkehrenden Juden über den breiten Strom setzen. Jetzt wollten alle zu den Ersten gehören, die übergesetzt wurden, wollten den mächtigen Fluss als erste Barriere zwischen sich und dem Elendslager wissen. Ein sichtbares Zeichen. Wir sind davongekommen. Im Gedränge und Gerempel wurde der junge Edgar Hilsenrath, vor wenigen Tagen hatte er im Ghetto seinen 18. Geburtstag gefeiert, von seiner Familie, der Mutter, dem Bruder, einem Onkel getrennt. Er wusste nicht, ob sie schon auf einem der Flöße waren oder ob man sie in die Menge der Wartenden abgedrängt hatte. Nach einer Stunde gab er die Suche auf und zog den Dniestr folgend stromabwärts. Schon nach wenigen Kilometern stieß er auf eine sowjetische Pioniereinheit. Mit großen Schlauchbooten waren die Soldaten den Fluss herabgekommen und hatten, um zu übernachten, am Ufer angelegt. Ein junger Soldat sprach Hilsenrath an. Auf Jiddisch. Auch er war Jude. Seit 2 Jahren kämpfte er gegen die deutschen Soldaten. Hilsenrath hatte 2 Flaschen Wodka bei sich, im Ghetto getauscht gegen eine Jacke. Schnell wurde man sich einig. Der Wodka wechselte den Besitzer und 6 russische Pioniere ruderten den jungen Mann ans andere Ufer des Dniestr, an den Strand der kleinen Stadt Atak. Sechs Wochen war Hilsenrath zu Fuß unterwegs, bis er Tschernowitz, die Hauptstadt der Bukowine, erreichte. Er fand für einen Monat Unterschlupf bei einer Tante. Dann zog er weiter die letzten 50 Kilometer nach Siret. Haus und Hof der Großeltern waren unversehrt. Die Volksdeutschen, die dort zwischenzeitlich gewohnt hatten und erklärten, der Führer habe ihnen das Haus geschenkt, hatte sein Bruder hinausgeworfen. Thank you. Die Mutter, der Bruder, ein Onkel, der Großvater, zwei Tanten, alle, die überlebt hatten, waren wieder in Siret vereinigt. Doch nur 2 Monate blieb Edgar Hilsenrath vor Ort. Die Vergewaltigung und Folterung seiner damaligen Freundin durch sowjetische Soldaten gaben ihm den letzten Anstoß, das sich ankündigende vermeintliche Paradies für Arbeiter und Bauern zu verlassen. 18. Juli 1944. Im Rücken des Paradiessuchers Hilsenrath verschwand Siret. Er saß auf dem Bock eines kleinen Planwagens. Vor ihm an der Deichsel lief gemächlich eine alte Stute. Sie sollte ihn bis nach Bukarest bringen. Pferd und Wagen hatte der Großvater beschafft, als er merkte, dass der Enkel nicht von seinem Plan, nach Palästina aufzubrechen, abzubringen war. Unterwegs stiegen noch andere junge Männer zu, die auch nach Bukarest wollten. 2 Wochen nach der Eroberung der Stadt durch die Sowjets erreichten Gefährt und Reisende die Hauptstadt Rumäniens. Verwandte nahmen den jungen Mann bei sich auf, versorgten ihn mit Nahrung, Kleidung und Geld. Er meldete sich in der jüdischen Gemeinde, erkannte in dem örtlichen Führer einer zionistischen Organisation einen Freund aus Siret und erfuhr von diesem, dass tatsächlich Transporte mit Einwanderern nach Palästina zusammengestellt wurden. Allerdings verwehrte die Mandatsmacht Großbritannien Juden ohne Einreisevisum den Zutritt in ihr gelobtes Land. Itzio Herzig, der Freund, beruhigte Hilsenrath. Um die Papiere sollte er sich keine Sorgen machen. Alles, was nötig war, waren Passbilder. Die sollte er machen lassen und abwarten. Hilsenrath bekam einen Schlafplatz in einem Saal des Gemeindehauses. Nach 2 Wochen erhielt er einen Pass mit seinem Bild ausgehändigt. Er hatte nun einen anderen Namen, gehörte zu einer Familie, die aus auswanderungswilligen Juden bestand, die sich nicht oder kaum kannten. Aber das Wichtigste war, im Pass war ein Einwanderungsvisum für Palästina eingestempelt. Es handelte sich um eine erstklassige Fälscherarbeit. Damit stand der Abreise nach Palästina nichts mehr im Wege. So, ich kam nach Bukarest. Es gab ja keine Transporte, wir sind mit dem Pferdewagen bis nach Altrumänien gefahren. Und von dort, da sind wir nach Bukarest gefahren. Und in Bukarest bin ich gleich zur zionistischen Gemeinde gegangen und habe mich dort in Verbindung gesetzt mit einem gewissen Itzio Herzig. Und der hat mich gleich auf eine Liste gesetzt. Und wir bekamen falsche Pässe von toten Juden. Und damit sind wir auf dem Landweg bis Palästina gefahren. Dann kam ich im Januar 1945, der Krieg war noch nicht zu Ende, in Palästina an und kam erstmal in ein Lager von Engländern nach Atlit. Und dort bekamen wir legale Papiere. Und von dort wurden wir in verschiedene Kibbutzim eingeteilt. Ich kam in ein Kibbutz im Galil, nach Kfar Rupin, wunderbarer Kibbutz. Und dort blieb ich aber nur 2 Monate und habe mich in Verbindung gesetzt mit dem Führer der Einwanderungsbehörde. Und der hat mir ein Papier gegeben in ein Bukowiner Kibbutz. Und da wohnt ein Cousin meines Vaters, der hieß Leo Post. Und der nahm mich auf in sein Haus und versorgte mich mit Essen und Schlafen. Ich lebte dort ein paar Wochen, bis ich wieder einen Job als Tellerwäscher fand. Tellerwäscher war mein Beruf in Israel. Und ich fand dann eine Bettstelle in der Herzlstraße, wo 5 Leute in einem Zimmer schliefen. Wir 5 Pfund monatlich zahlen mussten, ein Vermögen war das, für die Bettstelle. Und ich hatte aber dort Badezimmer und Duschraum und alles. Hatte, was ich brauchte und lebte als Tellerwäscher. Und da fing ich an, bereits meinen ersten Roman nachzuschreiben. Mein Job war von 6 bis 2 als Tellerwäscher und dann ging ich nach Hause, legte mich schlafen und dann stand ich auf und ging ins Café und schrieb. Aber ich kam nicht vorwärts. Das wurde überhaupt nichts. Ich war zu jung, ich war 18 Jahre oder 19 Jahre. Und das gab ich dann auf. Habe 2 Jahre lang versucht, ein paar Kapitel zu schreiben, aber das wurde nichts. Ich hatte Kontakt aufgenommen mit dem großen Schriftsteller Max Both. Ich habe ihm geschrieben, dass ich Schriftsteller werden wollte, aber Schwierigkeiten habe mit der Sprache, weil ich nicht mehr im deutschen Sprachraum lebe. Und da schrieb er mir einen wunderbaren Brief, den habe ich noch heute, und sagte mir, ich soll nicht verzweifeln. Ich kann mir die Sprache bewähren durch gute Lektüre und empfahl Gottfried Keller soll ich lesen und Goethes Wahlverwandtschaften und so weiter. Und wenn ich ein paar Kapitel fertig habe, soll ich ihm das vorlegen und dann ist er bereit, mich zu treffen. Die Kapitel wurden aber nie fertig und ich habe ihm nichts geschickt. Ja, mein Vater war im Krieg verschollen und er tauchte dann nach dem Krieg auf in Frankreich. Den fand ich durchs Rote Kreuz und wir korrespondierten. Er wusste gar nicht, dass ich lebte und er war ganz glücklich, dass sein Sohn im Leben war. Und ich schrieb ihm auch, dass die Mutter lebt und der Bruder. Und mein Bruder und meine Mutter fuhren dann auf illegalen Wege über Ungarn, Österreich, Deutschland nach Frankreich. Und ich blieb 2,5 Jahre in Palästina und es gelang mir dann Ende 1947 ein französisches Besuchsvisum zu kriegen und ich fuhr dann mit einem griechischen Dampfer nach Frankreich. Die Familie Hilsenrath ist wieder vereinigt. 10 Jahre Trennung, unterschiedliche Erfahrungen. Ein Vater, der nicht verstehen will, dass er mit Edgar einen erwachsenen Mann vor sich hat, all das führt rasch zu erheblichen Spannungen zwischen Vater und Sohn, die das Familienleben belasten. Edgar Hilsenrath will Schriftsteller sein, will einen Lebensroman schreiben, hat schon in Palästina mit ersten Versuchen an seinem Roman Nacht begonnen. Versuche, die immer wieder scheiterten, die er aber nicht aufgibt. Der Vater zwingt ihn in den Brotberuf eines Kirschners. Ein letztes Mal gehorcht der Sohn. Sein Bruder Manfred entzieht sich den Pressionen des Vaters. Er wandert in die USA aus. Edgar verfällt in Depressionen. Die Ärzte diagnostizieren ein KZ-Syndrom. Er wird mit Elektroschocks behandelt. Der junge Mann flüchtet in die Welt der Bücher. Erinnernd notiert er: Im Herbst 1949 hatte ich ein Schlüsselerlebnis, das mein ganzes Leben veränderte. Ich hatte kurz zuvor Erich Maria Remarques Arc de Triomphe gelesen. Ein Buch, das mich so begeistert hatte, dass ich tagelang davon sprach. Zum ersten Mal hatte ich gesehen, wie einer in knappster Sprache Atmosphäre einfängt, gute Charaktere schafft, rasend spannend erzählen kann und vor allem Dialoge schreibt, wie ich sie noch nie gelesen hatte. Das brachte mich auf den Gedanken, meinen Ghetto-Roman ähnlich zu schreiben. Nicht etwa, dass ich nachahmen wollte, aber die Art und Weise, wie Remarque mit scheinbar leichter Hand eindrucksvolle Szenen beschrieb und mit ganz eigenen Dialogen würzte, wollte ich auch hinbekommen. Mit diesen Überlegungen ging ich eines Abends in ein Bistro an der Place de la Comédie. Als der Kellner kam, bat ich um ein Glas Rotwein, einige Bögen Schreibpapier und einen Bleistift. Ich spürte plötzlich das, was mein Freund Jakob Lind vorausgesagt hatte. Eines Tages wird es dich überkommen und es wird aus dir herausfließen wie aus einer Quelle. Ich trank Wein und schrieb wie besessen. Nach 2 Stunden hatte ich 30 Seiten geschrieben. Ich wusste, es klappte. Ich kann schreiben. Ich bin Schriftsteller. Der Kellner räumte gerade ab und verschloss die Außentür. »Wir schließen«, sagte er zu mir. »Ja, ich weiß«, sagte ich lächelnd. Ich gab ihm den Bleistift und den Rest des Schreibpapiers zurück, zahlte, drückte ihm ein gutes Trinkgeld in die Hand und ging. In fast jubelnder Stimmung ging ich nach Hause. Monatelang hatte ich schlecht geschlafen. In dieser Nacht aber schlief ich gut. Als ich am Morgen erfrischt erwachte, war mein erster Gedanke: Du kannst wieder schreiben. Wer hätte das gedacht, dass ich 30 Seiten wie aus einem Zug zu Papier bringen würde? Nach dem Frühstück las ich das Geschriebene noch einmal durch. Es war gut. Jeder Satz stimmte. »Am besten, du wanderst nach Amerika aus«, dachte ich, »und schreibst das Buch ohne den Vater zu Ende.« Im Frühjahr 1951 hatte er die nötigen Papiere für die Ausreise beisammen. Das Visum für die Einreise in die USA war erteilt. Der Aufbruch in die neue Welt konnte beginnen. Thank you. 24. März 1951. Ein nebliger, empfindlich kühler Morgen. Edgar Hilsenrath stieg über die Gangway an Bord des Passagierdampfers SS de Grasse. Das Schiff der French Line sollte am frühen Nachmittag unter dem Kommando des Kapitäns Jacques Levesque aus dem Hafen von Havre auslaufen, bei einem Zwischenstopp in Southampton weitere Fahrgäste an Bord nehmen und dann mit New York als Ziel den Atlantik überqueren. Seine Eltern hatten ihn von Lyon mit der Eisenbahn und bis zum Schiff begleitet. Sie ließen ihn nur ungern fahren. Der Vater sorgte sich um den Sohn, der unbedingt Schriftsteller sein wollte und keine bürgerliche Karriere anstrebte. Mit den üblichen guten Wünschen und der Bitte, bald und viel, und zwar Briefe zu schreiben, verabschiedeten sie ihn, die Mutter unter Tränen. Hilsenraths Gepäck bestand nur aus einem Koffer und einem verschnürten Pappkarton. Und doch war alles, was er besaß, in diesen beiden Gepäckstücken verstaut. Richtig wohl fühlte er sich nicht in seiner Haut. Einerseits war er froh, Frankreich, das Land, welches ihm Zuflucht geboten hatte, in dem er sich aber nicht wohlfühlte, zu verlassen. Andererseits aber emigrierte er in die Fremde, hatte nur eine vage Vorstellung von dem, was ihn erwartete. Es sei für Juden das Paradies, war ihm im amerikanischen Generalkonsulat in Paris versichert worden, als er dort seinen Visa-Antrag stellte und die für die Einwanderung nötige Bürgschaft eines Cousins aus New York vorlegte. Das wollte er gerne glauben. Der Andrang in die USA war groß. Viele der wenigen überlebenden Juden bemühten sich jetzt als displaced persons, also als Menschen, die an einem ihnen nicht angemessenen Ort verschleppt, vertrieben, geflohen, leben mussten, nach Amerika einzuwandern. Hemmende Einwanderungskontingente gab es für Juden nicht mehr. Aber wer nicht einen Beruf vorzuweisen hatte, der nachgefragt war und ein ausreichendes Einkommen versprach, musste noch immer Vermögen nachweisen oder eine Bürgschaft amerikanischer Staatsbürger, die sich verpflichteten, falls nötig für ihn zu sorgen, vorlegen. Auch Hilsenraths Bruder Manfred, der bereits seit Mitte 1949 in New York lebte und einige Wochen lang in Lyon zu Besuch war, hatte ihm versichert, dort im Paradies New York stünden ihm alle Möglichkeiten offen. Gut, die englische Sprache hatte er bei seinem Privatlehrer in Siret gelernt, auch in Palästina häufig genutzt. Verständigen konnte er sich also. Aber würde er die Leute auch verstehen? Und vor allem sie ihn? Er schüttelte das Unbehagen ab, sagte sich, er käme doch in ein zivilisiertes Land. Sein Cousin würde ihn im Hafen von New York abholen und überhaupt, er war jung, er konnte endlich an seinem Ghetto-Roman schreiben. Und wer so viel Entsetzliches erlebt und überlebt hatte, was konnte dem noch passieren? Gebucht hatte er in einer Vierbettkabine der zweiten Klasse. Der Zahlmeister nahm sein Schiffsticket entgegen und ein Steward brachte ihn zu seiner Kabine. Die drei Mitbewohner der Kabine waren schon vor ihm eingetroffen und hatten die besseren Betten belegt. Sie, die, wie sich schnell herausstellte, alle Paradiessucher waren, empfingen ihn mit lärmender Fröhlichkeit. Einer Fröhlichkeit, die, zumal da jeder seine Beklommenheit zu überspielen versuchte, und wer von den jungen Männern hätte schon zugegeben, sich in seiner Haut nicht wohlzufühlen, fatal an das angstvertreibende Pfeifen im Walde erinnerte. Als die De Grasse auslief, wehte ein kräftiger Wind. Wie die meisten der Passagiere erwies sich Hilsenrath als nicht seefest und hatte an Seekrankheit zu leiden. Doch als das Schiff am nächsten Tag nach kurzem Zwischenstopp Southampton verließ, hatten sich Wind und Meer beruhigt und die Sonne begleitete die Reisenden. Der Tagesablauf an Bord war durch drei zu festen Zeiten einzunehmende Mahlzeiten geregelt. Besonders das gute englische Frühstück mit Eiern und Speck und Sausages, dazu Käse und Marmelade und Toast, also so ganz anders als das Petit Déjeuner der Franzosen, hatte es dem Autor angetan. Die Enge in den Kabinen der zweiten Klasse erforderte einen rücksichtsvollen Umgang miteinander und führte dazu, dass sich insbesondere die jungen Passagiere so lange wie möglich auf den Decks des Schiffes aufhielten. Dort gab es auch keine trennenden Schranken zwischen den Gästen der ersten und zweiten Klasse, deren Kabinen in unterschiedlichen Decks lagen und die auch unterschiedliche Speisesäle nutzten. Die jungen Leute vertrieben sich die Zeit mit Sport und Spielen. Auf der De Grasse gab es sogar einen Swimmingpool und ein Tennisfeld. Besonders beliebt war das tägliche Volleyballturnier, welches sich jeden Nachmittag über etliche Stunden hinzog. Bald bildeten die vier Männer aus Hilsenraths Kabine und eine junge, attraktive Frau, die mit ihrer kleinen Tochter in der ersten Klasse reiste, eine besonders erfolgreiche Mannschaft. Diese Frau wurde an Bord deutlich bevorzugt, umsorgt und bedient. Sie war die Ehefrau des Aga Khan. Und sie war schon damals eine erfolgreiche Filmschauspielerin, die später berühmt und zu einer der Ikonen des amerikanischen Films wurde, Rita Hayworth. Edgar Hilsenrath hatte während der Tage an Bord genug Zeit und Muße, an seinem Roman zu schreiben. Aber er verzichtete darauf und suchte lieber den Kontakt zu amerikanischen Mitreisenden, um seine Sprachkenntnisse aufzufrischen. Dabei stellte er sich gerne als angehender Schriftsteller vor, der an einem Roman arbeitete, welcher mit Sicherheit ein Bestseller würde. Grab your gold. Grab your hat, baby. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side. Can't you hear that bit of bad man? The happy tune is your step, baby. Life can be so sweet on the sunny side. Alle hatten sich auf den Anblick der Freiheitsstatue vor dem New Yorker Hafen gefreut, ganz besonders die einwandernden Juden. Kündigt sie doch das Ende einer nicht ungefährlichen Reise und die Ankunft in einem freien Land mit 1000 Möglichkeiten, ja, in einem neuen Leben an, eben im Paradies. Aber leider machte ihnen am 2. April 1951 das Wetter einen Strich durch die Rechnung. New York war in Nebel gehüllt, die Statue nur als Schemen erkennbar. Hilsenrath wurde nicht nur, wie erwartet, von einem Cousin empfangen. Nein, eine große Gruppe ihm sämtlich unbekannter Verwandter drängte sich um ihn, als er von Bord ging. Fröhlich hießen sie ihn auf Jiddisch willkommen und waren ganz verblüfft, als er ihnen erklärte, Jiddisch nur recht unvollkommen zu sprechen, Englisch aber ganz ordentlich. Aber wieso denn? Nun, er habe es gelernt und in Palästina gesprochen. Einige Tage und Nächte lebte er in der zu kleinen Wohnung der ständig lärmenden Familie des Cousins und war froh, als er ein Zimmer als Untermieter in einem Haus an der West End Avenue fand. Sein Bruder und dessen Freundin Vera, eine Jüdin, die mit ihrer Familie 1940 aus Braunschweig in die USA emigriert war, die beiden heirateten 1952, halfen ihm, sich in der Riesenstadt und in der fremden Kultur zurechtzufinden. Die ganze Familie wartete auf mich am Hafen und die sprachen Jiddisch mit mir, weil sie wussten nicht, dass ich Englisch kann. Da habe ich ihnen gesagt, du, ich spreche gar nicht Jiddisch. Ich kann besser Englisch. Da waren die ganz erstaunt. Woher kannst du Englisch? Habe ich gelernt. Und wir haben uns gleich Englisch unterhalten. Ich habe ein paar Tage bei denen geschlafen. Und ich habe gleich angefangen, nach 2 Wochen als Piccolo zu arbeiten. Als sogenannte Busboy. Das war ein Busboy, ist einer, der das Geschirr abräumt. Der mit dem Kellner hinterher rennt und das Schmutzgeschirr abnimmt. Mein Bruder war schon in Amerika und er wohnte bei meiner Tante. Und wir zogen dann zusammen in eine gemeinsame Wohnung am Broadway. In der Nähe von Harlem, das ist die 145. Straße, schlechte Gegend. Und dort wohnten wir, bis mein Bruder zum Militärdienst eingezogen wurde. Und da gab ich die Wohnung auf. Und dann wurde ich auch zum Militär. Ich war 25 und musste auch nur zum Militär. Aber wir wurden beide abgelehnt als sogenannte 4F, als untauglich erklärt. Mein Bruder hatte was mit der Leber und ich hatte angegeben, dass ich Elektroschock bekommen hatte in Lyon, was auch stimmte. Und dann habe ich nicht genommen. Das Amerika war ein Albtraum für mich. Ich habe wirklich das Land aus der Froschperspektive kennengelernt. Ich habe immer Gelegenheitsjobs gehabt. Ich wollte nur schreiben. Ich hatte schon in Lyon mit der Nacht angefangen und wollte unbedingt zu Ende schreiben. Und habe nur gearbeitet, um mich über Wasser zu halten, um mir das Schreiben zu finanzieren. Ich schrieb nachts meistens in Cafeterias. Ich zu Hause war zu einsam, konnte ich nicht schreiben. In der Cafeteria konnte man sitzen, solange man wollte, unbelästigt, und habe dort geschrieben. Meistens nachts, von Mitternacht bis 5 Uhr früh. Ab und zu mal gearbeitet am Wochenende. Erstaunt registrierte er, dass er in ein Umfeld geraten war, in dem er auf Ablehnung traf. Sein Englisch war nicht schlecht, aber keineswegs akzentfrei. An seiner Sprache und auch an seiner Kleidung, zum Beispiel hatte er untrügliches Erkennungszeichen an seinem Hosenschlitz, Knöpfe und keinen Reißverschluss, war er sofort als Europäer, somit Nicht-Amerikaner, Fremder, Zuwanderer erkennbar. Nun sollte das in New York, welches ja keinesfalls Amerika ist und ein Schmelztiegel, in dem Menschen aus vielen Völkern leben, keine Rolle spielen. Aber weit gefehlt. Durch das Raster weiß, protestantisch, amerikanisch, wohlhabend, gefallen, fand er sich sofort in der Rolle eines Außenseiters, der weder in der bürgerlichen noch in der intellektuellen Gesellschaft New Yorks eine Chance erhielt. Allerdings stellt sich auch die Frage, inwieweit er eine solche Chance überhaupt suchte. Er war Schriftsteller, und nur solange er vom Schreiben und Publizieren nicht leben konnte, musste er seinen Lebensunterhalt anderweitig verdienen. Da dies kostbare Zeit in Anspruch nahm, die für das Schreiben verloren ging, schränkte er seine Ansprüche auf ein Minimum ein. Die möblierten Zimmer, die er in seinen ersten New York-Jahren bewohnte und häufig wechselte, kosteten meist nur $30 im Monat. Für Essen und Trinken gab er pro Tag $1 aus. $30 im Monat für Kleidung und Sonstiges wie Kino, Körperpflege, Zigaretten. Er suchte und fand Jobs als Bustboy, Aushilfskellner, Fastfoodbote, Nachtportier und ähnliches. Es waren Jobs für einen Tag, ein Wochenende, hin und wieder als Urlaubsvertretung für höchstens 14 Tage. Er liebt es, nachts zu schreiben, unter Menschen, die sich nicht um ihn kümmern oder als Sonderling gewähren lassen. Er schreibt in Cafeterias unter Immigranten, wo er die ganze Nacht bis in den frühen Morgen bei einem Kaffee und einem Glas Wasser sitzen kann. Er schreibt von Hand, Bleistift oder Kugelschreiber und viele Bogen weißes Papier sein Werkzeug. Als Anregung eine Kulisse aus Geräuschen, Gesprächen und Gerüchen. Häufig gerät er in einen Schreibrausch. Er wird vorangetrieben, ohne das Geschriebene reflektieren zu können. Für später schreibt er auf Zettel Notizen, hält in Kürzestform Daten, Fakten, Abläufe fest, die er demnächst irgendwann prüfen will, einfügen kann oder das Geschriebene nach Prüfung ändern muss. Als er im Dezember 1954 die Erstschrift des Romans beendet, hat er 12 Ringordner mit etwa 1250 Manuskriptseiten gefüllt, sind mehr als 500 Blätter mit Notizen zusätzlich lose eingelegt. Viele Korrekturen sind bereits eingearbeitet, Sätze, ganze Textpassagen gestrichen. Manche Seiten sehen aus, als wäre ein Berserker in rasendem Zorn darüber hergefallen. Hilsenrath kauft sich eine alte Schreibmaschine. Maschine schreiben hat er nicht gelernt. Er beginnt mit einem Zwei-Finger-Suchsystem, welches er im Laufe von Jahren in ein Sechs-Finger-Schreibsystem perfektioniert. Auf diese Weise und auf dieser alten Maschine hat er alle seine Romane geschrieben. 1957, nach 3 Jahren weiterer, oft schon verzweifelter Arbeit am Text, ist die mehrfach umgeschriebene Reinschrift des Ghetto-Romans erstellt. Liegen 800 Seiten Typoskripte vor, hat der Autor seine Trauer abgearbeitet, den Kaddisch für sein Volk gebetet. Er ist frei. Soweit es einem Menschen überhaupt gegeben ist, sich jemals aus dem Erleben der Shoah zu befreien. Jetzt beginnt die Suche nach einem Verlag. Für ein in Deutsch geschriebenes Buch findet sich in Amerika kein Verleger. Erst nach jahrelangen vergeblichen Versuchen gelingt es prominenten amerikanischen Juden, den Verleger Helmut Kindler für Hilsenraths Roman zu interessieren. Im Kindler Verlag in München erscheint dann auch, nach erneuten 12 Monaten quälenden Wartens, endlich 1964 der Roman Nacht von Edgar Hilsenrath. Der Verleger Helmut Kindler hatte zur Bedingung gemacht, dass Hilsenrath öffentlich bestätigte, dass sein Roman auf eigenem Erleben basierte. Als reine Fiktion konnte er den Text nicht ertragen. So erschien das Werk mit einem Nachwort des Autors. Diese Geschichte sollte ursprünglich im jüdischen Ghetto der ukrainischen Ruinenstadt Mogilew-Podolsk am Dniester spielen, wohin ich 1941 im Alter von 15 Jahren mit meiner Familie deportiert wurde. Ich habe mich nach der Befreiung jahrelang mit dem Gedanken getragen, ein Buch über die Welt des Ghettos zu schreiben, das Zustände und Lebensbedingungen in einem immer enger werdenden Raum so darstellen sollte, wie sie wirklich gewesen sind. Es sollte weder ein politisches noch ein autobiografisches Buch werden. Ohne jeden Kommentar sollten in ihm die Menschen des Ghettos selber zur Sprache kommen. Als ich mit der Niederschrift dieses Romans begann, wurde mir klar, dass ein solches Buch mehr sein müsste als eine bloße Nachzeichnung von Menschen und Begebenheiten einer zeitgebundenen Episode des Zweiten Weltkrieges. Ich beschloss, den Schauplatz zu ändern. Prokof am Dniester ist ein symbolisches Ghetto. Es ist auf keiner Landkarte zu finden. Seine Ruinen könnten überall stehen und seine Menschen überall leben, wo das Rad der Geschichte um Jahrtausende zurückgedreht wird. Das zugegeben härteste Buch der Shoah-Literatur erschien. Aber unter welch unglücklichen Vorzeichen. Eine verlagsinterne Opposition, unter ihnen der damalige Vertriebsleiter, versucht, nachdem das Erscheinen des Buches selbst nicht verhindert werden konnte, so doch dessen Verkauf zu behindern und möglichst klein zu halten. Zu dieser Gruppe gehörte ein Überlebender von Auschwitz, der sich durch Hilsenraths Text beleidigt, ja entehrt sah und für sich in Anspruch nahm, dies stellvertretend für alle Opfer zu postulieren. Der Autor war völlig überrascht. Zwar war ihm bewusst, dass er das Bild vom edlen Opfer zerstörte, doch dass das Aufzeigen der Entehrung der Opfer durch die Täter in geradezu grotesker Weise als Entehrung der Opfer selbst missverstanden werden konnte, traf ihn unvorbereitet. Er reiste nach München, kämpfte im Verlag für sein Buch vergeblich. Dass mehrere Rezensenten in der deutschen Presse diesen Roman hochlobten, hatte keinen Einfluss mehr. So schrieb zum Beispiel Peter Jokostra in Echo der Zeit am 7. Mai 1965: Wenn der erschütterte Leser Edgar Hilsenraths Ghetto-Roman Nacht, es handelt sich um die Menschennacht, aus der Hand legt, ist er ein anderer geworden. Nur der verblendete, stumpfgebliebene oder brutale Verächter des Leidens kann dieses Epos des Grauens hinnehmen, ohne bis ins Innerste von der Heimsuchung betroffen zu sein. Literarische Wertmaßstäbe werden angesichts der in dem ukrainischen Ghetto von Prokof am Dniester geschehenen Gräuel zu Klischee begriffen. Der Kritiker wird die Ohnmacht der Worte erfahren und er wird erneut feststellen, wie antiquiert die sich anbietenden literarischen Kategorien und Klassifizierungsmöglichkeiten sind. Vor der nackten Gewalt des Schreckens und des Todes, aber auch vor der verborgenen und vom Autor in der Gestalt der Deborah verkörperten Liebe erweisen sich alle Hilfsmittel kritischer Bewertung als ungeeignet. Der Kritiker wird zu einem Bekenntnis gezwungen. Er hat nur die eine Aufgabe, sein Pro oder Contra zu formulieren. Hilsenrath erreicht diese Wirkung der äußersten Beteiligung des Lesers durch Verzicht auf jedes Ressentiment oder gar gefühlsseligen Pathos. Sein Medium ist die Distanz, der klare, nüchterne und doch ungeheuer beteiligte Abstand zu seinen Figuren und dem unfassbaren Geschehen im Nachtasyl, im Bordell, auf den mit Leichen übersäten Straßen. Darin besteht seine Kunst. Das ist über die menschlichen Impulse hinaus, die er dem Leser vermittelt, das literarische Verdienst Edgar Hilsenraths. Denn es handelt sich bei dieser Gigantochromie des Entsetzens, die die Bildvisionen Boschs, Bruegels und selbst Picassos Guernica überflügelt, in jeder Hinsicht um ein Kunstwerk, nicht um eine Dokumentation. Und es ist das Erstaunliche an diesem Buch, dass es trotz der romanhaften Handlung alle Fakten eines Dokumentarberichts von nie gekannter Furchtbarkeit und Endgültigkeit vorweist. Dem Autor ist es gelungen, diese beweiskräftigen Fakten, das sogenannte epische Material, von den realen Gegebenheiten zu lösen und zur Dichtung zu erheben. Das konnte nur erreicht werden, weil sich in seinem Roman Leidenschaft und handwerkliches Können zur Meisterschaft verbinden. Dass also der Roman so hoch gelobt wurde, blieb ohne Wirkung. Als diese und andere Besprechungen erschienen, war das vorgestellte Buch beim Verlag schon längst nicht mehr lieferbar. In einer Auflage von nur 1200 Exemplaren gedruckt, womit der Vertrag mit dem Autor formal erfüllt war, von denen 400 Stück als Leseexemplare für den Buchhandel gekennzeichnet waren und im Lager des Verlages auf Nimmerwiedersehen verschwanden, von denen weitere 100 Stück Hilsenrath als Belege und zur Werbung im Ausland abgegeben wurden, erreichten lediglich, ziehen wir Archiv- und Presseexemplare ab, weniger als 700 Stück die Leser. Diese Neuerscheinung war damit eine Nichterscheinung. Die interne Opposition im Kindler Verlag hatte sich durchgesetzt. Der Roman blieb in Deutschland unbekannt. Zumindest bis er 1978 in einer Neuausgabe vorgelegt wurde. Noch skandalöser wird die Unterdrückung des Buches, wenn man erfährt, wie zielgerichtet dem Autor die Vorgänge im Kindler Verlag verschwiegen wurden. Weder wurde ihm mitgeteilt, dass sein Buch vergriffen war, noch dass auch keine zweite Auflage gedruckt wurde. Es erschienen noch Anzeigen für ein nicht mehr vorhandenes Buch. Ja, man ließ ihn 1965 sogar zur Buchmesse nach Frankfurt am Main anreisen, nur um ihm dort zu offenbaren, sein Buch gäbe es nicht mehr. Voller Zorn suchte er den Verleger Kindler im Verlag in München auf. Es kam zu einem heftigen Streit und Kindler ließ ihn aus seinem Büro hinauswerfen. Zutiefst niedergeschlagen ging er in sein Hotel. Seit 1945 hatte er an seinem Roman Nacht gearbeitet, sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, dieses Buch zu schreiben. Und nun schienen alle Mühen umsonst gewesen zu sein. Er kam in sein Hotel und der Portier händigte ihm ein Telegramm aus. Hilsenrath las und war wie elektrisiert. Seine Stimmung schlug um von zu Tode betrübt in himmelhoch jauchzend. Sein Vater forderte ihn auf, sich sofort zu melden und gratulierte ihm herzlich. Doubleday and Company hat deinen Roman gekauft. Doubleday and Company in New York, damals der größte und beste amerikanische Verlag. Dort zu publizieren war der Traum aller amerikanischen Autoren. Er war auf dem Gipfel angekommen. Schließlich hat Kindler mir ein Telegramm geschickt, dass er das Buch nimmt. Und dann kam die Nacht 1964 im Kindler Verlag raus. Aber die Opposition im Verlag war so stark gegen das Buch, hat einfach Angst gehabt, dass die Juden gegen das Buch wären und auch, dass das Buch antisemitische Gefühle erwecken könnte bei den Deutschen, weil das Buch sehr hässliche Seiten beschreibt, der Juden im Ghetto. Ich habe denen gesagt, was heißt hässlich? Es war so. Ja, aber die hatten Angst und dann haben sie nur eine kleine Auflage gedruckt von 700 Exemplaren und haben das Buch absichtlich verschwinden lassen. Ich kam dann nach München, 65, und habe mit dem Verlag geredet, aber es war nichts zu machen. Das Buch ist untergegangen. Der Kindler wollte dann ein zweites Buch von mir, weil er sagt, ja, Sie können ja, Sie sind ein guter Schriftsteller. Er gibt mir, weiß ich, so viel Geld wöchentlich, monatlich, und ich soll ein zweites Buch für ihn schreiben. Aber ich dachte, nee, ich schreibe nie wieder was für Sie. Und ich bin dann zurückgefahren nach Amerika, Und inzwischen mein amerikanischer Agent Max Becker hat das Buch dem Doubleday Verlag angeboten. Und Doubleday hat einem deutschen Lektor gegeben. Und der war so begeistert, dass Doubleday das Buch sofort blind gekauft hat. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dreams came true. Part of me still, for you are my thrill on Blueberry Hill. Ein Jahr später erschien der Roman Neid. Es wurde ein Achtungserfolg, von der Kritik gelobt, von den Lesern wenig beachtet. Erst 6 Jahre später fand die Taschenbuchausgabe mit 250.000 verkauften Exemplaren gebührende Aufmerksamkeit. Die Lebensumstände des Autors änderten sich nicht. Trotz der Veröffentlichung fand er keine Aufnahme in den literarischen Betrieb. Auch die in New York noch immer lebenden emigrierten Autoren sahen in Hilsenrath nicht ihresgleichen. Noch nicht einmal im Goethe-Institut in New York, in dem er häufig Veranstaltungen besuchte und mit dessen Direktor er gut bekannt war, durfte er aus seinem Roman lesen. Also blieb er weiter ein Kellner, der in seiner Freizeit schrieb. Eines Morgens im Juli 1967 klingelte in einer Wohnung in der Fort Washington Avenue in New York das Telefon. Seit seiner Rückkehr aus München nach New York im Oktober 1965 lebte Edgar Hilsenrath dort in der Wohnung seiner Eltern. Hilsenrath griff zum Hörer. Am Apparat war die Sekretärin des Cheflektors des Verlages Doubleday & Company, Ken McCormick. War sie das Vorbild für die Sekretärin des Cheflektors in Fuck America, deren Hintern Jakob Bronski, der Held seines Amerika-Romans, so sehr begehrte? Nun, wie es der Korrespondenz Hilsenrath Doubleday zu entnehmen ist, wechselten die Sekretärinnen des Verlages häufig. Welche der Damen es also wirklich war, die so anregend auf seine Fantasie einwirkte, werden wir wohl nie in Erfahrung bringen. Sie stellte zum Apparat des Cheflektors durch. Nach der freundlichen Begrüßung kam Ken McCormick zur Sache. Wir sind nach wie vor sehr angetan von dem Roman Neid. Mr. Hilsenrath, können Sie sich vorstellen, ein weiteres Buch für Doubleday zu schreiben? Aber ja, das kann ich schon. Schließlich bin ich Doubleday-Autor. Haben Sie denn eine Idee für einen neuen Roman? Oh ja, sogar mehr als eine Idee. Mir geht da seit einiger Zeit eine konkrete Geschichte im Kopf herum. Sehr schön. Kommen Sie doch zu einer Besprechung in mein Büro. Die Herren vereinbarten einen Termin, tauschten noch ein paar Floskeln aus und beendeten ihr Telefonat. Nachdenklich griff Hilsenrath zu einem Stapel Papier und durchblätterte die Seiten. Schließlich fand er, was er suchte. Auf dem Blatt hatte er vor einigen Monaten eine Idee notiert. Der Henker. Die Geschichte eines SS-Soldaten, der 1945 untertaucht, sich die Papiere eines toten Juden verschafft und nach Israel auswandert. Wie er glaubt, in der Höhle des Löwen ist man am sichersten. Der SS-Soldat findet in Haifa Arbeit, später in Tel Aviv, Jerusalem, in der Negev und in verschiedenen Kibbuzim. Er quält sich selbst und andere, indem er die Vergangenheit immer wieder heraufbeschwört, ohne sich aber zu erkennen zu geben. Sein krankhafter Trieb, über diese Dinge zu sprechen, besonders über Judenerschießungen, fällt den Leuten schließlich auf und entlarvt ihn am Schluss. Daraus einen großen epischen Text zu formen, war eine gewaltige Aufgabe. Hilsenrath wollte sich ihr stellen, beweisen, dass er nicht des persönlichen Erlebens bedurfte, einen solchen Roman zu schreiben. 3 Tage später saß er im Büro des Cheflektors Ken McCormick. Man trank Kaffee. Ein alkoholisches Getränk hatte der Autor dankend abgelehnt. Hilsenrath erzählte die Geschichte eines frappierenden Identitätswechsels. Ein Junge wächst in einer deutschen Großstadt auf, wird ein opportunistischer Mitläufer im NS-Regime, geht in die SA, die SS und mutiert zum Massenmörder in einem Konzentrationslager. Er überlebt den Krieg und, um der Verfolgung als Massenmörder zu entgehen, eignet er sich die Identität eines Juden an, mit dem er als Jugendlicher befreundet war. So getarnt flüchtet er nach Palästina, um sich am Aufbau eines Judenstaates zu beteiligen. Ken McCormick war von der Geschichte angetan, bat um ein Probekapitel. Hilsenrath schrieb dieses Kapitel und ein Exposé. Seine Ideen wichen noch deutlich vom späteren Buch ab. So war die Geschichte im Judenviertel von Leipzig angesiedelt und Max Schulz, der Held des Romans, war Sohn der Minna Schulz und des Hausdieners Hopfenstange, Bediensteter des jüdischen Pelzhändlers Abramowitz, in dessen Haushalt Max aufwuchs. Er ließ das Probekapitel und das Exposé übersetzen, noch immer weigerte er sich, Englisch als literarische Sprache zu nutzen, reichte den Text beim Verlag ein und bekam einen Vorvertrag und einen Vorschuss von $500. Von Freunden bekam er Zuspruch für sein Projekt. So schrieb ihm Michael Roloff, der Übersetzer von Nacht, »I think the idea for the book, the story, is very fine.« Aber Hilsenrath wusste, dieser Roman würde für ihn zur Nagelprobe als Schriftsteller. Also entschloss er sich, den Text in Deutschland zu schreiben. Er wollte die Sprache, in der er schrieb, im Ohr haben, wollte sie tagtäglich sprechen, lesen, schmecken, eintauchen in die Muttersprache, die er liebte, der er treu war. Eine Liebesbeziehung war gerade zu Ende gegangen, also hielten ihn auch keine persönlichen Bindungen zurück. Da er München aus dem halbjährigen Aufenthalt dort kannte, als er für seinen Roman Nacht im Kindler Verlag kämpfte, da auch die Literaturagentin Dagmar Henne, die die Interessen seines New Yorker Agenten Max Becker in Deutschland vertrat, in München lebte, und da in München der Herr Hitler und seine nationalsozialistische Bewegung schon so frühzeitig Erfolge hatten, lange bevor der Herr Hitler in Berlin zum Reichskanzler ernannt wurde, aus diesen und sicher noch anderen Gründen entschloss sich Hilsenrath, nach München zu gehen und dort den Roman »Der jüdische Friseur«, so lautete der Arbeitstitel, den Roman über die Täter zu schreiben. Ich hatte eine leidenschaftliche Liebesaffäre mit einer ehemaligen deutschen Verlegerin aus Hamburg. Mit der habe ich mich gezankt, da habe ich mir gedacht, am besten brauchst du einen Tapetenwechsel. Haben die Schreibmaschinen mitgenommen und das Exposé und bin nach München gefahren. Und in München bin ich 1 Jahr geblieben und habe den Nacht zum Friseur geschrieben. In Schwabing habe ich gewohnt, in der Clemensstraße, 28. Meine Frau Bittner, die hatte 3 möblierte Zimmer, ein herrliches großes Zimmer habe ich gehabt, einen Schreibtisch und ein Bett. Und da habe ich gewohnt ein ganzes Jahr und habe den Nacht zum Friseur geschrieben. Dann ging mir das Geld aus, ich hatte von meinen Ersparnissen gelebt. Ich habe das nicht fertiggebracht, den Nacht zum Friseur, und bin nach Amerika zurückgefahren. Das Buch war fertig bis zum Israel-Teil. Den habe ich nachher in Amerika fertig geschrieben, hatte kein Geld mehr, weiter am Wochenende als Kellner gearbeitet und schrieb den ganzen Tag und machte das Buch fertig. Die dem Verlag vorgelegte Erstfassung des Romans weicht deutlich von dem veröffentlichten Text ab. In einem Prolog bemüht sich der Kriegsverbrecher Max Schulz, getarnt als Itzig Finkelstein, in die israelische Armee eingezogen zu werden, damit er im 7-Tage-Krieg gegen die Araber kämpfen kann. Dann folgt ein Briefwechsel mit einem Staatsanwalt, dem Max Schulz in Etappen seine Geschichte erzählt und sich schließlich als Nazimörder offenbart. Der Briefroman irritierte die Lektoren. Der Autor arbeitete seinen Text um, auch der Prolog musste entfallen. Das Hereinholen der Geschichte in die Gegenwart war im Verlag nicht erwünscht. Die Verknüpfung mit den aktuellen Ereignissen sollte mit Rücksicht auf die jüdischen Leser vermieden werden. Auch diesem spektakulären Roman blieb zunächst der Erfolg versagt. Der Autor Hilsenrath fand in der Kritik, bei der Leserschaft und in der amerikanischen Öffentlichkeit keine Beachtung. Vom Taschenbucherfolg mit 750.000 verkauften Exemplaren erfuhr er erst, als er bereits in Berlin wohnte. So verdiente er in New York auch weiter seinen Lebensunterhalt als Kellner in einem jüdischen Gourmet-Restaurant. Es gab Emigranten, die erfolgreich waren, wie mein Bruder zum Beispiel, der lebt Amerika, und andere, die nicht erfolgreich waren und die geschimpft haben auf Amerika. Die lebten mit ihren Erinnerungen an Österreich oder Berlin. Ja. Besonders zum Beispiel der Kurt Grossmann, der war ja ein berühmter Mann in Deutschland und der lebte weiter in seinem deutschen Milieu drüben in Amerika auch. Ja. Die lebten meistens als Einzelne, es gab keine Gemeinschaft. Es gab in Washington Heights zum Beispiel, das war das Viertel der deutschen Juden. Aber man kannte sich nicht, die wohnten dort. Das wurde genannt das Vierte Reich. Es gab ja ein deutschsprachiges Viertel auf der Ostseite, aber das waren keine Juden, das waren christliche Deutsche. Und da bin ich oft hingegangen, weil es dort deutsche Restaurants gab und ein deutsches Kino. Ging ich ab und zu mal hin und aß einen Sauerbraten dort bei einem, den ich kannte, und ging mal ins deutsche Kino und sah einen deutschen Film. Und es waren meistens ältere Leute, die da wohnten, deutsche Juden. Und ich wohnte bei einer deutschen Familie, er war Deutscher und sie Jüdin. Die sind beide ausgewandert und echte Deutsche. Und die sprachen Deutsch zu Hause und diesen Flug, Familie Flug. Es war schon eine ziemliche deutsche Atmosphäre. Ich war allein, aber das Schreiben hat mich derart fasziniert, dass ich so mit dem Buch gelebt habe, dass ich keine Leute gebraucht habe. Ich hatte einen Freund in New York und ein paar Bekannte, aber es gab dann so eine Emigranten-Cafeteria, wo ich oft hinging und Bekannte traf. Und ich suchte Kontakt mit deutschen Emigranten, weil ich die Sprache nicht vergessen wollte, um Deutsch zu sprechen. Ich hatte gleich von Anfang an, obwohl ich schon gut Englisch konnte, eine Aversion gegen die englische Sprache, weil ich habe geglaubt, dass mir das Schreiben kaputt ging durch die Fremdsprache. Las nur deutsche Bücher. Ich habe auch nie einen englischen Roman gelesen, obwohl ich perfekt Englisch, wo ich Zeitung Englisch gelesen habe. Ich konnte perfekt Englisch, aber ich habe bewusst die deutsche Sprache gepflegt in Amerika. Der Nazi und der Friseur erscheint in Italien, Frankreich und in Großbritannien. Auswirkungen auf Hilsenraths Situation in New York hat dies nicht. Die Versuche, das Buch in Deutschland zu veröffentlichen, scheitern. Er schreibt den Roman Moskauer Orgasmus als Filmvorlage für den Regisseur und Produzenten Otto Preminger. Diesem gelingt es jedoch nicht, dafür eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Hilsenrath empfindet seine Situation als immer bedrückender. Er entschließt sich zu radikaler Veränderung und fasst den Entschluss, Amerika zu verlassen, nach Deutschland zurückzukehren. Die Annäherung an Deutschland, an Berlin, erfolgt in Etappen. Hilsenrath macht in London Zwischenstation, versucht dort, den Verkauf seiner Romane zu unterstützen. Sein nächstes Ziel ist München, der Ort in Deutschland, den er aus zwei längeren Aufenthalten gut kannte. Dann aber geht er nach Berlin, weil dies für einen Schriftsteller der beste Ort in Deutschland sei. Sucht er immer noch ein Paradies? Seinen enttäuschten Hoffnungen in das Paradies Amerika hat er Jahre später in einer Satire Ausdruck gegeben. Hallo, bin ich richtig verbunden? Hier sind Sie immer richtig verbunden. Vielen Dank. Okay, Mann. Ich wollte nur mal mit dem Präsidenten sprechen. Welchem Präsidenten? dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Okay, Mann. Bin ich wirklich richtig verbunden? Ich hab's Ihnen doch gesagt, hier sind Sie immer richtig verbunden. Ist das Washington? Das ist Washington. Das Weiße Haus? Das Weiße Haus. Dann will ich endlich mit dem Präsidenten sprechen. Dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika? Jawohl. Am Apparat. Wie bitte? Ich hab gesagt, ich bin am Apparat. Sind Sie wirklich der Präsident? Der bin ich. Guten Tag, Herr Präsident. Guten Tag. Ich bin der Neueinwanderer Cibulski. Freut mich sehr, Herr Cibulski. Ich rufe aus New York an. Das ist aber ziemlich kostspielig um diese Tageszeit. Das macht nichts. Ich fühle mich wirklich geschmeichelt, Herr Cibulski. Das ist okay. Okay, auch meinerseits. Ich rufe nämlich vom Flughafen an. Vom Flughafen? Jawohl. Das ist umso schmeichelhafter. Ich meine, dass Sie, der Neueinwanderer Cibulski, mich, den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, direkt vom Flughafen anrufen. Ja, finde ich auch. Freut mich sehr, Herr Cibulski. Kann ich mir denken. Sind Sie gerade bei uns angekommen? Nein, Herr Präsident. Ich haue gerade wieder ab. Am 10. September 1975 betrat Edgar Hilsenrath auf dem Flughafen München-Riem deutschen Boden. Sein Gepäck hatte er per Container nach München vorausgeschickt. Warum verließ er Amerika? In einem Interview hat er Antwort gegeben. Ich bin zu lange drüben geblieben. Ich schuf mir ein Gefängnis aus Büchern, da ich immer ein Liebesverhältnis zur deutschen Sprache gehabt habe. Ich habe eines Tages meine Koffer in Amerika gepackt, weil ich mir gesagt habe, wenn du jetzt den Sprung nicht wagst, dann schaffst du ihn nie. Nur 6 Wochen nach seiner Ankunft in München erfüllt sich der Autor einen Wunsch, den er schon als kleiner Junge in Halle an der Saale hatte. Er übersiedelt nach Berlin. Vorsichtig orientiert er sich. Wie wird er als Jude aufgenommen werden? Muss er Angst haben? Er findet Bekannte, Freunde, Menschen, die ihm helfen. Er hält ein Stipendium, schreibt ein Hörspiel für Kinder für den Sender Freies Berlin, liest öffentlich aus seinen Manuskripten. Nur seinen Roman »Der Nazi und der Friseur« will kein deutscher Verlag veröffentlichen. Zählt man die Absagen, die der Autor direkt oder seine Agenten erhielten, zusammen, so stellt man fest, dass mehr als 60 deutsche Verlage im Verlauf von 6 Jahren die Veröffentlichung des Romans ablehnten. Darunter waren viele renommierte Adressen, wie zum Beispiel Hoffmann und Campe, Bertelsmann, Rowohlt, Scherz, S. Fischer, Hansa, Luchterhand, Wagenbach und Kiepenheuer und Witsch. Dass ein Autor, der mit 2 Romanen in den USA, England, Frankreich, Belgien und Italien eine Auflage von 2 Millionen verkauften Exemplaren erreicht hatte, abgelehnt wurde, ohne dass sein Buch von den Lektoren gelesen worden sei, wie nachträglich gelegentlich entschuldigend angeführt oder eben untergegangen sei in der Fülle der Angebote, ist wenig glaubhaft. In Einzelfällen wurde die Nichtannahme individuell begründet, so von Peter von Becker, Lektor im Hansa Verlag. Er hielt eine umfangreiche Lektoratsarbeit für den Roman vonnöten. Es mangele der Konzeption sowie der stilistischen Ausführung, dem Psychogramm des Erzählers, als auch den sozialen Umfeldern und insbesondere den weiblichen Figuren an Details. Wenn wir sehen, welch positives Echo der unveränderte, nicht neu lektorierte Roman nach seiner Veröffentlichung bei den Lesern, in der Buchkritik und der Literaturwissenschaft fand, lässt sich zu Recht vermuten, dass auch die individuell begründeten Absagen nur kaschierten, was in der deutschen Verlagsszene einhellige Meinung und in manchen Ablehnungen auch offen formuliert worden war. So kann und darf man über das Thema Holocaust nicht publizieren. Man war sich einig, dass eine Aufarbeitung der Shoah in Form einer bitterbösen, pechschwarzen Satire, noch dazu ausschließlich aus der Täterperspektive geschrieben, völlig unangemessen und deshalb unzulässig sei. Auf den Punkt gebracht, die in deutschen Verlagen sitzenden Lektoren und Verleger beanspruchten, dem Opfer vorzuschreiben, wie die Shoah literarisch darzustellen sei, beziehungsweise festzulegen, wo die Grenzen für eine solche Darstellung lägen. Vielleicht fehlte einigen aber auch nur das Rückgrat, befürchtete Verrisse in den Medien oder Angriffe aus Institutionen durchzustehen. Denn dass das wirtschaftliche Risiko, mit diesem Vorwand lehnen Lektoren gerne Manuskripte ab, wenn sie sich vor einer ehrlichen Begründung drücken wollen, bei einem solch spektakulären Text und der medienwirksamen Lebensgeschichte des Autors gering war, war offensichtlich. Dann hat der Herr Bach den Helmut Braun kennengelernt. Auf der Buchmesse, glaube ich nicht. Und hat ihm erzählt, der hat hier einen deutschen Autor, der in Amerika veröffentlicht ist. Und der sein Buch aber nicht in Deutschland anbringen kann. Und der Helmut Braun war sehr interessiert, den Autor kennenzulernen. Und kam eines Tages in den Buchhändlerkeller. Da war eine Lesung von Rolf Haufs. Natascha, die kam, und ihr Freund Johannes Schenk kam. Wir saßen zusammen im Buchhändlerkeller, der Helmut Braun und ich, und wir waren gleich bei Du und haben ein Bier getrunken. Und ich habe ihm meine Geschichte erzählt, haben gesagt, okay, ich schicke dir das Manuskript. Und dann habe ich ihm das Manuskript geschickt und ein paar Tage später hat er mir einen Vertrag geschickt. Ich glaube für 3 Bücher. Und wir haben einen Vertrag gemacht, wo meine Freunde mir gesagt haben, Gott sei Dank, der Verlag ist unbekannt und es wird untergehen, aber ich habe es trotzdem gewagt. Und es war mein Glück. Der Helmut Braun hat sich unheimlich eingesetzt für das Buch, mit einer Riesenwerbung, also Medienwerbung, und hat das Buch durchgesetzt. Das war ein Renner. Im literarischen Verlag Helmut Braun war man sicher, dass die Medien auf dieses Buch und seine Geschichte, den Autor und dessen Geschichte einsteigen würden. Mit diesem Fund musste der Verleger wuchern. Also begann er zu telefonieren, zu schreiben und zu reisen. Eine erste Hamburg-Tour nahm Formen an. Unter anderem fuhr er zum Spiegel und zur Wochenzeitschrift Die Zeit. Rolf Becker, damals Kulturchef beim Spiegel, empfing ihn, holte den Reporter Fritz Rummler mit hinzu. Die Klasse und Brisanz der Geschichte war ihnen sofort klar. Die Qualität des Manuskripts überzeugte. Der Artikel von Rummler, dem Romancier Edgar Hilsenrath gelingt, in Der Nazi und der Friseur scheinbar Unmögliches, eine Satire über Juden und SS, ein meisterliches Vexierspiel über Schuld und Sühne, erschien 3 Tage nach Auslieferung der Erstauflage des Romans. Der Artikel im Spiegel war die Initialzündung. Vom Stern bis zur FAZ, vom Express bis zur Süddeutschen Zeitung, alle widmeten sie sich ausführlich Edgar Hilsenrath und seinem Buch. Mit durchschlagendem Erfolg. Der Erstauflage von 10.000 Exemplaren folgten nur kurze Zeit später die zweite und dritte Auflage in jeweils gleicher Höhe. Herausragend war sicher die Besprechung, die Heinrich Böll in Die Zeit am 9. Dezember 1977 veröffentlichte. Diesen blutbesudelten Hans im Glück mit seiner Goldlast durch die Zeiten zu bringen, diesen grauslichen Max Schulz als Itzig Finkelstein in Israel durch seiner Hände, nicht seiner Mörderhände, Arbeit zu bescheidenem Wohlstand, zu seiner dicken Mira zu bringen, da will das, und wenn sie nicht gestorben sind, nicht so recht heraus. Das Gruselspiel war ja kein Spiel. Es ist durch Hilsenrath wirklich geworden. Und es hat sie ja wohl doch gegeben, oder? Diese Nazis, die getan haben, wovon keiner gewusst, was keiner gewollt. Und wenn man alles vergessen sollte, die Goldzähne und die, die sie einmal getragen haben, vergisst man nicht, wenn Schulz Winkelstein da im Wald der 6 Millionen spazieren geht. Den 3 Auflagen im literarischen Verlag Braun folgten Sonderauflagen und Taschenbuchausgaben anderer Verlage und schließlich die Aufnahme in die Werkausgabe im Berliner Dittrich Verlag, die auch vom Deutschen Taschenbuchverlag übernommen wurde. Damit wurde Der Nazi und der Friseur in Deutschland ein Longseller mit mehr als 370.000 verkauften Exemplaren. Weltweit ist dieses Buch in 25 Sprachen und 30 Ländern erschienen. Es ist das spektakulärste Buch Edgar Hilsenraths und hat ihn zu Recht berühmt gemacht. Was aber stand zuvor einer Veröffentlichung in deutschen Verlagen entgegen? Der Autor berichtet von einem Identitätswechsel. Dies ist in der Literatur kein seltenes Thema. Allerdings wird über ungeheure Verbrechen ausschließlich aus der Täterperspektive erzählt. Schlimmer noch, aus einer Täterperspektive bei Annahme einer Opferidentität. Hilsenrath durchbricht damit die Tabuisierung oder Ikonisierung, mit der das Bild der Juden nach 1945 belegt war. Er führt die Austauschbarkeit des scheinbar Unaustauschbaren, Jude und Arier, Lüge und Wahrheit vor. Die Taten seines Max Schulz entziehen sich ob ihrer Monstrosität jeder irdischen Gerichtsbarkeit. Selbst die Todesstrafe ist keine angemessene Sühne. Die Erwartungshaltung an einen Roman, der ein solches Verhalten wie das von Schulz Finkelstein aufzeigt, ist, dass der Täter am Ende einer gerechten Strafe zugeführt wird. Hilsenrath verweigert den Lesern einen solchen versöhnlichen Schluss. In der inszenierten Gerichtsverhandlung bekennt sich der Täter zwar zu seinen Taten, aber er bereut sie nicht. Vielmehr versucht er, sich zu rechtfertigen, und zwar in einer Art und Weise, die in literaturwissenschaftlichen Arbeiten als Rechtfertigungssuada benannt ist und die der Leser geradezu hilflos erleben muss. Hinzu kommt, dass dieser Täter, Max Schulz, kein ausgewiesener Antisemit ist. Er hat generell nichts gegen Juden. Er lernt sein ehrbares Handwerk im Frisiersalon eines jüdischen Meisters, ist mit dessen Sohn befreundet, kennt jüdische Sitten und Bräuche. Zum Täter wird er, weil die Zeitläufte so sind, wie sie sind. Da kommt einer und gibt ihm einen Stock. Und diesen schwingt er eifrig. Er tötet so beiläufig, wie er schläft, trinkt, raucht. Und als ihm der Stock wieder aus der Hand genommen wird, mutiert er problemlos zum jüdischen Friseur, der mit seiner Hände Arbeit zu Wohlstand kommt. Gegen die Diskursregeln, die ein neuer, überzogener Philosemitismus in Deutschland als Reflex des schlechten Gewissens hervorgebracht hat, verstößt der Autor nachhaltig. Hinzu kommt, dass er in seinem Roman Erklärungen für das Geschehene weitestgehend verweigert und sich auch nicht auf eine Sinnsuche begibt, die verzweifelt versucht, das Sinnlose sinnhaltig zu machen. Dies ist der entscheidende Unterschied zu den Werken anderer Shoah-Autoren. Beispiele sind Jurek Becker, Ruth Klüger, George Tabori, Imre Kertész und macht das Werk Hilsenraths solitär. Er begibt sich damit in die Gefahr, dass sein Buch abgelehnt wird. Viele Leser reagieren, da ihre Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, gekränkt. Dieses Kränkungsangebot führt aber zu einem nachhaltigen Erinnern des Romans »Der Nazi und der Friseur« und somit auch zu einem nachhaltigen Erinnern der Shoah. Damit wird Hilsenrath in so brutaler Direktheit dem Erinnerungsgebot gerecht, wie dies in keinem zweiten Werk deutscher Sprache gelingt. Ist dieser Roman autobiografisch? Nein. Aber er ist autobiografisch beglaubigt. Durch seinen Roman und das überwältigende Echo darauf wurde Hilsenrath schlagartig bekannt. Die Medien, Zeitung, Rundfunk, das Fernsehen interessieren sich für ihn. Er wurde mit Angeboten für Lesungen überhäuft, wurde, zumindest für die nächsten 3 Jahre, zu einer öffentlichen Person. Und er wurde auf Dauer zu einer Figur der Literaturszene in Berlin. Thank you. Edgar Hilsenrath taugt nicht zum Star. Er ist nicht der Mann für den öffentlichen Diskurs. Er schreibt und publiziert und verzichtet darauf, in der Öffentlichkeit herumzulabern. Selbstverständlich steht er Rede und Antwort. Dafür bedarf es aber der Fragen, möglichst der kenntnisreichen Fragen. Nur so wird das Gespräch mit ihm ergiebig. In den Talkshows, zu denen er eingeladen wurde, fiel er hauptsächlich durch sein Desinteresse an solchen Foren auf. Und schon gar nicht taugte er dazu, liebgewonnene Phrasen zu Anti- und Philosemitismus, zur Shoah, zu Fragen von Schuld und Verantwortung, zur Gnade der späten Geburt zu bestätigen. Weil es auch nicht sein Ding ist, sich außerhalb seiner Bücher ungefragt zu Wort zu melden, haben ihn die Schreihälse auf dem medialen Jahrmarkt schließlich vergessen. Immerhin konnte er so recht unbehelligt 8 Romane, Erzählungen und einen Band mit Satiren schreiben und publizieren. Aber sein Erfolg provozierte auch. Lesungen Hilsenraths werden in Kamen, Böhnen und Dortmund von Neonazis gestört, der Autor unter Druck gesetzt. Die Presse, der Rundfunk reagieren alarmiert. Das Magazin Der Spiegel, die Wochenzeitschrift Die Zeit und die Westfälische Rundschau bitten Hilsenrath, Berichte über die Vorkommnisse zu schreiben. Er schreibt. Es entstehen 3 gelungene, bissige, bittere, böse Satiren. Die Augen des Publikums gefielen mir nicht. Ich hatte ähnliche Augen vor mehr als 30 Jahren gesehen, unter der Mütze mit dem Totenkopf. Und ich konnte sie nicht vergessen. Die Leute starrten mich an, weder wütend noch böse, bloß eiskalt. Hier sitze ich und kann nicht anders. Ein jüdischer Autor auf einem deutschen Thron. Vor mir auf dem kleinen Lesepult liegt mein Buch Der Nazi und der Friseur. Wo bin ich eigentlich? Frage ich den Direktor. Er sitzt neben mir, aschfahl. In einer kleinen deutschen Provinzstadt. Wir haben Sie eingeladen zu einer Dichterlesung. Sie sind der Dichter. Ach so. Genau so. Und was für ein merkwürdiges Publikum ist das hier? NPD. Die gesamte NPD unserer kleinen deutschen Stadt und Umgebung. NPD? NPD. Das hätten Sie mir früher sagen sollen, dann wäre ich gar nicht hergekommen. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass die NPD zu Ihrer Lesung kommen würde. Die waren nämlich noch nie hier. Wahrscheinlich bin ich eine ganz besondere Attraktion. Ja, aber das ist nicht meine Schuld. NPD. NPD. Ohne Hakenkreuzbinden. Die haben Hakenkreuzbinden, aber sie haben sie versteckt. Vorläufig noch. Und die braunen Uniformen? Und die schwarzen? Auch versteckt, bis es soweit ist. Bis die Zeit reif ist. Sehr richtig. Die Leute haben zu ihrer Lesung nur Fahrradketten mitgebracht. Fahrradketten sind unpolitisch. Sie haben sie unter den kurzen Jacken. Was noch? Sie haben auch einen Schäferhund mitgebracht. Der hockt unterm Tisch. Einer von ihnen hält ihn straff an der Leine. Es knurrte vorhin so komisch. Wusste gar nicht, was das war. Nur der Hund. Ich möchte am liebsten fortgehen, zurück in mein Hotel. Das geht nicht. Warum? Weil 3 Leute vor dem Ausgang stehen. Sie werden sie niederschlagen, wenn sie versuchen zu entweichen. Können Sie nicht die Polizei rufen? Ich habe die Polizei schon angerufen. Die wird bald da sein. Sind Sie auch sicher? Nicht ganz sicher. Warum? Sehen Sie, es handelt sich hier um Rechtsradikale, nicht um Linksradikale. Das verstehe ich nicht. Bei linksradikalen Radau-Brüdern kommt die Polizei sofort. Bei den Rechtsradikalen lässt sie sich Zeit. Ach so. Ja, aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Man wird Sie nicht vor der Lesung niederschlagen. Die Leute haben 2 Mark gezahlt und wollen auf ihre Kosten kommen. Ich versichere Ihnen, die Leute werden Sie lesen lassen. Dann bin ich beruhigt. Wann, Herr Direktor, wird man mich niederschlagen? Erst nach der Lesung. Als der Braun pleite ging, bin ich zu Langmüller gegangen. Großer Fehler von mir. Und Fleißner, der Chef vom Langmüller Verlag, also das Buch hat dann für 150.000 Mark den Autor eingekauft. Moskau Orgasmus und Nahezu im Friseur und Nacht und das Märchen vom letzten Gedanken, das damals Armenien Malafis, der Armenien-Roman. Und Langmüller druckte den Moskau Orgasmus. So, ich bin dann bei Langmüller rausgekommen. Moskau Orgasmus, die hatten Angst vor dem Titel, haben es genannt, Gib acht Genosse Mandelbaum. Der Titel war für sie zu provokativ. Den Armenien-Roman, Armenien Malaf, wollte der Fleißner nicht. Hat mich gefragt, ob ich nicht anstelle einen autobiografischen Roman schreiben würde. Ich habe gedacht, okay, mache ich. Und ich schrieb Bronskis Geständnis. Der kam auch bei Langmüller raus. Armenienbuch hat er nicht gemacht. Und Nacht und Nacht zum Friseur war im Vertrag, hat er aber nie gedruckt. Und ich bin dann weg von Langmüller und bin zu Klaasen gegangen mit dem dritten Buch, mit dem Cybulski. Klaasen hat aber nichts gemacht für das Buch und ich bin dann weg von Klaasen und habe dann den Armenier-Roman schließlich geschrieben und bin damit zu Piper gegangen. Der Autor Edgar Hilsenrath etabliert sich. Lesungen, Interviews, Fernsehauftritte und etliche Literaturpreise sind die Gradmesser dafür. In rascher Folge erscheinen die Bücher Gib Acht, Genosse Mandelbaum, Bronskis Geständnis und Cybulski oder Antenne im Bauch. Allerdings lässt der nächste große Erfolg einige Jahre auf sich warten. Gehen wir noch einmal zurück in das Jahr 1970. Seit 20 Jahren lebt Edgar Hilsenrath in den USA. Beflügelt durch die anstehende Veröffentlichung seines Romans »The Nazi and the Barber« in New York, entwickelt er neue Buchprojekte. Dabei geht er über bloße Ideen hinaus und arbeitet mehrere Texte sorgfältig aus. Dazu gehört auch, unter dem Arbeitstitel »Armenian My Love«, ein Romanexposé und ein Probekapitel über den durch die Türken verübten Genozid am Volk der Armenier. 1915-16 wurden auf Geheiß der türkischen Regierung etwa 1,5 Millionen Armenier ermordet. Dabei war für die Massenmorde ausschließlich die Volkszugehörigkeit ausschlaggebend. Hilsenrath sieht in diesem Genozid den Vorläufer zur Shoah. Auch wenn die Ausrottung des armenischen Volkes nur teilweise gelang, sei die Möglichkeit des Gelingens und des Duldens durch andere Staaten von Hitler gesehen und mit Hilfe seiner Machtapparate erneut der Versuch unternommen worden, ein ganzes Volk, diesmal die Juden, auszurotten. Der Autor ließ die Textproben ins Englische übertragen, aber kein amerikanischer Verlag interessierte sich für das Buch. Hilsenrath aber ließ die Geschichte der Armenier nicht los. Über Jahre befasst er sich sporadisch damit und vertieft sein Wissen über die Vorgänge in der Türkei und Armenien während des Ersten Weltkrieges. Schließlich fasst er 1986, angespornt durch die Aussicht einer Verfilmung seines Stoffes, den Entschluss, den Armenien-Roman zu schreiben. Ende 1988, der Roman ist fast fertiggestellt, erfährt der Autor von der Möglichkeit, Romanmanuskripte zur Sichtung für den von Günter Grass gestifteten Alfred-Döblin-Preis einzureichen. Er macht von dieser Möglichkeit Gebrauch. Aufgrund des Hinweises einer Freundin schickt Hilsenrath seinen Text, dem er zwischenzeitlich den endgültigen Titel »Das Märchen vom letzten Gedanken« gegeben hat, an den Geschäftsführer des Piper-Verlages. Dieser reagiert kurzfristig und unterbreitet ihm einen verlockenden Vorschlag. Piper will nicht nur das neue Buch unter Vertrag nehmen, sondern auch alle bereits erschienenen Titel von Hilsenrath, mit der Absicht, diese Bücher in der Serie Piper zu veröffentlichen, und will sich per Option auch die Rechte an seinen zukünftigen Werken sichern. Hilsenrath unterzeichnet den Vertrag mit Piper. Endlich ist er damit auch in Deutschland Autor eines renommierten Verlages mit hoher Akzeptanz in der öffentlichen Wahrnehmung. Nur kurze Zeit später erhält er einen Brief des Literarischen Kolloquiums Berlin, in welchem ihm Hans Bender als Sprecher der Jury mitteilt, er habe den Alfred-Döblin-Preis 1989 zugesprochen bekommen. Bender benennt das beachtliche Preisgeld und erklärt, man erwarte eine 20-minütige Lesung des Autors nach der Preisverleihung am 12. März 1989. Der Brief schließt mit einer herzlichen Gratulation. Das Märchen vom letzten Gedanken erscheint im August 1989. Es ist der Haupttitel im Programm des Piper Verlages in jenem Herbst. Die Begeisterung der Kritik ist einhellig. Eine von vielen positiven Stimmen, die sich zu diesem Roman äußern, gehört Alexander von Burmann. Er kommentiert in der Neuen Züricher Zeitung: Edgar Hilsenrath gehört zu unseren unberechenbarsten Autoren. Aber welch ein Schicksal hat er auch hinter sich. Und wie großartig, wenn es gelingt, seinen Lebensstoff, gerade wenn auch viel Leiden und Erleiden dazu gehört, produktiv zu machen. Hilsenrath leistet das, indem er die krudesten Ton- und Stilmischungen sich zutraut und uns zumutet. Märchen, Satire, Bericht, Idylle, Schelmenroman, Aventure, Pornografie, Parodie, Legende, drüber getitelt Roman. Umso gespannter war man, wie die Arbeit an einem doch etwas entlegenen Stoff, dem Völkermord an den Armeniern, gelingen würde. Es ist, um mit der Tür, also dem Urteil, ins Haus zu fallen, ein ganz großer Roman geworden. Ein Werk, wie es nicht alle Jahre vorkommt. Eine Erzählung von sehr besonderem Rang. Mit Recht hat Hilsenrath den Döblin-Preis für dieses Werk bekommen. Zwei Aspekte hebt von Burmann in seiner Kritik noch ganz besonders hervor. Nach einem Abgleich mit Werfels themengleichem Roman »Die 40 Tage des Musa Dagh« kommt er zu dem Ergebnis: Doch finde ich Hilsenraths Roman dem Werfels bedeutsam überlegen. Er ist historischer und poetischer zugleich. Er ist im Einzelnen auch schmutziger. Es kommen alle jene Praktiken zur Sprache, die zur Unterdrückung, schließlich Ausmerzung gehören. Zwar in einer orientalischen Version, aber eine Abbildung auf die Judenverfolgungen hin liegt doch nahe. Schon durch die planerische Intensität, die Hilsenrath mit aktualisierendem Vokabular hervorhebt. Von einer Sonderorganisation ist die Rede, von Rasse, Blut, dem internationalen Armeniertum und endgültigen Maßnahmen. Und von Burmann verweist auf den Umstand, dass das auf Zeugenschaft gestellte Buch Hilsenraths zugleich eine Sinngebung verweigert. Toffmers letzter Satz lautet: Es muss ja nicht alles einen Sinn haben. Damit bleibt der Autor seiner grundsätzlichen Aussage treu, dass der Holocaust, nun ausgeweitet von dem an den Juden auf den an den Armeniern, und damit letztendlich jeder Holocaust ohne Sinn ist. Jedes Bemühen, ein solch sinnloses Geschehen sinnhaft zu machen, muss scheitern. Das Buch findet in der Folge eine erfreuliche Resonanz in ausländischen Verlagen. Piper kann es unter anderem nach England, Italien, in den Niederlande, nach Frankreich und Griechenland verkaufen. Besondere Beachtung findet die Ausgabe des Romans in Armenien, welches sich damals aus der Sowjetunion löst und zum eigenen Staat wird. Da der armenische Verlag nicht genug Finanzmittel hat, den 500 Seiten starken Text in einem Buch zu veröffentlichen, erscheint der Roman zur Fortsetzung in drei Broschüren. 1997 findet sich auch in der Türkei ein mutiger, junger Verleger für den Roman. Er veröffentlicht den dort brisanten Text in einer kleinen Auflage von 4000 Exemplaren in seinem Verlag Gökyş Agi. Dafür muss er büßen. Wegen Beleidigung des türkischen Staates und des türkischen Militärs geht er für 8 Monate ins Gefängnis. Im November 2004 erinnert Robert Schindl in seiner Laudatio für Hilsenrath anlässlich der Verleihung des Leon Feuchtwanger Preises: 1989 beim Döblin-Preis begegnete ich Edgar Hilsenrath das erste Mal. Er las aus dem Märchen vom letzten Gedanken. Zum zweiten Mal bemächtigte sich ein deutschsprachiger Jude der armenischen Tragödie. Was für eine Sprache! Die hastigen Wortchoreografien, kurzatmig und scharf, öffneten den Raum und hereinströmten die Düfte des Orients. Gestalten wurden sichtbar und entfalteten auf der Stelle ihre Einzigartigkeit. Ich konnte sie vor mir sehen. Das Hilsenrathsche Wortkino war in Schwung. Günter Grass, der bei dem von ihm gestifteten Preis also im Publikum saß, nahm immer wieder erstaunt die Pfeife aus dem Mund und schaute über den Vorlesenden hinweg, womöglich in die Gegend, die sich uns allen dargeboten hatte. Und leider vertraut ward das geschehen. Der Genozid an den Armeniern, dieses konsequent beschwiegene erste große Verbrechen des 20. Jahrhunderts, ruft die Erinnerung an den zweiten Genozid auf, Brüder und Schwestern des Untergangs. Sein schönstes Buch legt Hilsenrath mit dem Roman Jossel Wassermanns Heimkehr vor. Er lässt Jossel Wassermann von einem Paradies erzählen. Hier heißt es Pohotna, welches das Paradies seines Autors abbildet. Es ist Hilsenraths schönstes Buch, obwohl auch hier letztendlich vom Tod der pohotnaschen Juden berichtet wird, die in Viehwaggons sitzen und auf die Deportation warten. Sie sterben in den Waggons, die einfach nicht abfahren. In Sereth lernte der junge Edgar Hilsenrath das Leben der Juden in einer kleinen Stadt kennen. Sereth ist gut vergleichbar mit vielen solcher Städte in Osteuropa. Er lernt die in langer Tradition entwickelten Sitten und Gebräuche dieser Juden, ihre pragmatische Verankerung in der jüdischen Religion. Er hört auch die Geschichten, die sie erzählen. Er erfährt vom Großvater Ereignisse aus der Vergangenheit der Familie, die bereits seit 6 Generationen in der Bukowina lebte. Seit die Österreicher dieses Land unblutig und diplomatisch geschickt ihrem K&K Kaiser und Königreich einverleibt hatten. Was er in Sereth hörte, sah und lernte, ist in den Roman Hilsenraths eingeflossen. Wird erzählt von einem, der es wissen muss, dem reichen Matzenfabrikanten Jossel Wassermann, der in Zürich auf dem Sterbebett seine Geschichte und die der Juden von Pohotna erzählt, auf das sie notiert werde für den Toraschreiber Isaac, der sie aufschreiben sollte, damit sie bewahrt sei zu Jossel Wassermanns Ruhm und natürlich auch für die Ewigkeit. Sind die Geschichten denn wahr, die Jossel Wassermann erzählt? Was für eine Frage. Natürlich nicht. Wie sollten sie denn? Erzählt doch der Wassermann seine Autobiografie. Und das ist seit Menschengedenken, siehe unseren Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe, die beste Gelegenheit, es den Zuhörern und Lesern mal richtig zu zeigen. Was für ein toller Kerl man war, was man so alles auf die Beine gestellt hat, wie man die Welt und die Menschheit voranbrachte, natürlich immer edel, selbstlos und gut. Die Autobiografie ist die eleganteste Möglichkeit, sich selbst neu zu erfinden. Warum sollte das beim alten Wassermann anders sein? Aber immerhin viel Glück hat er gehabt, das verschweigt er nicht. Und so ganz sicher ist sich Jossel Wassermann nicht, dass da nicht doch einer seine schützende Hand über ihn gehalten hat, einer, der vielleicht im Himmel sitzt, oder wer weiß schon wo, aber doch ihn immer wieder in eine Richtung geschubst hat, mal sanft, mal kräftig, die sich für ihn als guter Weg erwies. Denn er sitzt nicht im Viehwaggon im Bahnhof von Pohotna, er stirbt im Schaukelstuhl an einem Fenster seiner Villa mit unverbaubarem Blick auf den Zürichsee. Aber Wassermann erzählt seine Geschichte doch vergeblich. Der Toraschreiber Isaac wird sie nicht aufschreiben, kann es nicht, denn Wassermann erzählt zu spät. Erst zu der Zeit, als die Juden von Pohotna der Tod erwartet, sie gemein macht mit den 6 Millionen anderen Juden, die innerhalb von wenigen Jahren in Europa vor oder nach ihnen durch Deutsche und Hilfswillige aus anderen Völkern ermordet wurden. Wassermann erzählt erst, als mit diesen Menschen auch ihre Kultur unumkehrbar ausgelöscht wird. Aber welcher Jude glaubt nicht an die Kraft und die Macht des Wortes, die, und zwar ausschließlich sie, sein Volk 2000 Jahre Zerstreuung in der Diaspora haben überstehen lassen? Wassermann vertraut darauf, dass er nicht vergeblich erzählt. Erzählt er, der Jude, die Geschichten doch seinem Notar, einem Christen? Welch ein Vermächtnis! Du, Christ, wirst die Geschichte dieser Juden aufschreiben und im Gedächtnis behalten. Eure Taten werden euch zwingen, erinnernd für die toten Juden zu sprechen, sie in die Unsterblichkeit des kulturellen Gedächtnisses zu retten. Fluch und Segen eurer Taten. Als er diese Geschichte gelesen hatte, schrieb Andrei Schipiorski: »Lieber Herr Hilsenrath, ich habe ein schönes, kluges, berührendes Buch über eine gestorbene Welt zu lesen bekommen. Manche Menschen werden weinen, wenn sie ihr Buch lesen. Und das ist gut so, denn unsere Zeit braucht Tränen, um nicht zu vergessen.« Thank you. 1996 heiratet Hilsenrath seine Lebensgefährtin, die promovierte Psychologin Marianne Böhme. Wie sich die beiden kennenlernten, erzählt sie in einem Interview. Ich kam aus Paris und hatte einen Roman dort geschrieben und wollte den veröffentlichen. Und dann ging ich zur Buchmesse, schlender zwischen den Ständen durch und komme dann auch an diesen einen Stand von literarischer Verlag Frauen. Und da nehme ich den Katalog mit und ziehe mich irgendwo zurück in eine ruhige Ecke und sehe den durch. Und dann lese ich plötzlich dann einen Text und sage, hey, verdammt nochmal, das Buch, das muss ich aber lesen. Und das war Nacht von Edgar Hilsenrath. Ich lebte in Hamburg ein Jahr lang und hatte das Buch erst nicht gut. Es dauerte eine Zeit lang, bis ich das Buch bekam und dann irgendwann, als ich es gelesen habe. Also das hat mich derart gefesselt, das Buch. Das hat mich völlig berauscht. Ich konnte es natürlich nicht aus der Hand legen, lese es ganz fertig. Und dann, als ich fertig war, etwas, das mir noch nie in meinem Leben passiert war, den Mann, der das geschrieben hat, den will ich kennenlernen. Ich habe ihr geschrieben und auch ein paar Sachen von mir dazugelegt. Und dann, fast direkt danach, ruft er mich an. Ich hatte meine Telefonnummer angegeben. Und dann sagt er mir, ich bin in Dünen. Und Dünen ist bei Cuxhaven, also ist ganz nah bei Hamburg. Wollen Sie nicht dahin kommen übers Wochenende? Und dann sage ich, eigentlich weshalb nicht? Ich habe sowieso meinen Koffer schon gepackt. Ich wollte mir mal eine von diesen Inseln anschauen, diesen deutschen Inseln, die ich überhaupt nicht kannte. Kann ich ja nach Dünen kommen. Ich begegne ihm dann auch da und dann allerhand uns erzählt. Und auf einmal sagt er zu mir, ich kann sehr schnell laufen. Und nur sage ich nur, pass mal auf, ich kann auch sehr gut laufen. Ich kann auch sehr schnell laufen. Naja, dann auch machen wir einen Wettlauf. Und dann sagte ich, ja, den müssen wir aber im Sand machen mit nackten Füßen. Gehen wir in den Sand, machen diesen Wettlauf und stecken genau das Ziel ab. Und dann gerade, ich bin natürlich gerannt, wie genau, so gut ich konnte. Und auf einmal merke ich, jetzt wird er dich gleich überholen. Und in dem Augenblick schlägt er so richtig hin und sagt zu mir, du hast mich geschlagen. Ich sagte, na wieso denn? Na doch, mit einem Stock. Ja, wo ist denn hier ein Stock? Naja, und dann dachte ich, der hat sich den Fuß verstaucht. Abends machen wir dann einfach nur, reibe ich ihn mit Arnika ein und dann sagt er, tut sehr gut, aber das hilft nicht. Und dann am nächsten Morgen sagt er, ich kann nicht mehr auf den Fuß treten. Gut, nehmen wir zusammen, sind wir ins Krankenhaus nach Cuxhaven, wurde dann da festgestellt, das war, da hatte sich die Achillessehne zerrissen und da spürt man so einen Schlag, da merkt man, es knallt anscheinend so. Gut, was machen wir? Und dann sagt er, was muss jetzt geschehen? Da sagt der Arzt zu mir, das muss aufgeschnitten werden und zusammengenäht werden. Und sagt etwas sofort, nicht hier. Lass ich nicht hier machen, ich will nach Berlin zu meiner Ärztin. Ich war in meinem Leben nicht in Berlin gewesen. Und ja, ich konnte den Mann jetzt nicht so da lassen und packe ihn mit allem ein. Und dann gehen wir mit dem Zug und fahren nach Berlin. Und von Berlin bin ich nie wieder weggekommen. Da war dann, es hat einfach gefunkt. Von dem Mann bin ich nicht mehr weggekommen. Der lebte in Berlin, ich in Hamburg. Ich wusste sowieso, dass ich in Hamburg nicht länger bleiben konnte, denn da als Künstlerin, das ist kein besonders gutes Feld. Also es stand bei mir eigentlich zur Debatte, Düsseldorf oder Berlin oder München. Und dann dachte ich dann, ja, weshalb nicht Berlin? Bin ich nach Berlin gekommen und dann, ja, durch Edgar bin ich dann hier stecken geblieben. Bin auch weiterhin immer noch in Berlin, weil für Edgar ist es wichtig, in Berlin zu sein. Er hat all seine Kontakte hier und dann bin ich auch hier. In der Folgezeit bleibt Edgar Hilsenrath nicht von Schicksalsschlägen verschont. 3 Schlaganfälle zwingen ihn zu einer langen Arbeitspause. Seine Beweglichkeit ist auf Dauer eingeschränkt. Sein Roman »Die Abenteuer des Ruben Jablonski« erscheint noch im Piper Verlag. Doch dann zählt der Verlag nicht mehr auf ihn. Er wird ausgemustert. Die erneute Verlagssuche endet 2003 bei dem Kölner, heute Berliner Verleger Volker Dietrich, der sich entschließt, eine Werkausgabe von Hilsenrath zu veröffentlichen. Damit beginnen im Herbst 2003 noch einmal einige Jahre voller Triumphe für den Autor. Die Werkausgabe, insgesamt 10 Bücher, erscheinen im Halbjahresrhythmus, werden auch als Taschenbücher und ins Ausland übernommen. Die Presse feiert ihn. Sein Vorlass geht in die Akademie der Künste in Berlin. Dort entsteht auch eine große Ausstellung über sein Leben und Werk. Ein Film wird über ihn gedreht. Seinen 80. Geburtstag feiert er privat mit 50 Familienmitgliedern und Freunden aus aller Welt und öffentlich mit 650 Berlinern im Rathaus Schöneberg. Er genießt das Bad in der Menge bei zahlreichen Lesungen, erhält neuerlich Literaturpreise und wird Ehrendoktor der Universität Erevan. Sein spätes Aufblühen erlebt seine Frau Marianne Böhme nicht mehr. Sie stirbt völlig unerwartet im Februar 2004. Auf dem Friedhof neben ihrem Grab will auch Edgar Hilsenrath bestattet werden. Im Oktober 2003 gab Edgar Hilsenrath für einen Dokumentarfilm über viele Stunden Auskunft zu seinem Leben und seinem Werk. Natürlich sprach er auch über den Roman Fuck America, Bronskys Geständnis, und dessen Helden Jakob Bronski, der in Slapstick-Manier durch New York und seine Emigrantenszene stolpert, sich mühsam, aber durchaus effektiv eine materielle Existenz an der Minimumgrenze sichert und nur zwei Dinge im Kopf hat: seinen Ghetto-Roman zu schreiben und auf die Weiber zu kommen. Viele Leser haben diesen Roman als autobiografisch gelesen. Im Interview widersprach Edgar Hilsenrath dieser Einschätzung vehement. Er habe keine Autobiografie über seine New Yorker Jahre geschrieben, sondern einen Roman. Natürlich folge der Text seinen Lebenslinien, aber zwischen seiner bürgerlichen Existenz und dem Leben des Außenseiters Jakob Bronski lägen Welten. Er verhehle keinesfalls seine Sympathie für diesen, aber es läge ihm völlig fern, sich als kleinkriminelles Schlitzohr zu porträtieren. Der interviewte Autor und sein Interviewer einigten sich. Edgar Hilsenrath sei nach Berlin in seine Muttersprache zurückgekehrt und der Romanheld Bronski sei im englischsprachigen New York zurückgeblieben. Als Hilsenrath New York verließ, blieb also Jakob Bronski zurück. Aber schon bald hatte Bronski keine Lust, alleine in New York zu sein. Und als sich endlich eine Gelegenheit bot, machte er sich ein Dutzend Jahre später auf, seinem Autor zu folgen und in dessen neuen, endgültig letzten Roman Berlin Endstation zu schlüpfen. Natürlich konnte er sich nicht mehr Bronski nennen, dann hätte ja Edgar Hilsenrath sofort Bescheid gewusst. Er nannte sich Josef Leschinski, den alle nur Lesche riefen. Hätte er gewusst, dass Hilsenrath schon eine Figur für Deutschland, nämlich den Cybulski, erfunden hatte, dann hätte er sich zweifelsohne auch so genannt. Natürlich schreibt auch Lesche, der Autor wie Hilsenrath ist, Deutsch, hat immer nur Deutsch geschrieben, muss er doch wie auch Hilsenrath an der deutschen Sprache, dem einzigen Stück Heimat, das sie ihm nicht wegnehmen konnten, die deutschen Nazis und die rumänischen Faschisten, festhalten, sie als sein einzig erreichbares Paradies verteidigen. In Lesches Leben scheint manches auf, was den Lesern Hilsenrathscher Bücher bekannt vorkommt. Da gab es doch zum Beispiel die Hexe Veronia oder die Frau in einem Dorf nahe bei Prokof, deren Mann in der sowjetischen Armee diente und möglicherweise schon tot war. Beide tun den Helden der Romane sexuelle Gewalt an, verstricken sie in eine Mischung aus Lust und Qual, so wie es auch Lesche im galizischen Dorf geschieht. Und wie schon Erzähler früherer Bücher Hilsenraths, erzählt auch Josef Leschinski Ereignisse aus seinem Leben immer wieder anders, variiert, moduliert, erinnert. Sich seines Lebens zu erinnern, heißt es, immer wieder zu verändern. Seine Leser kennen dies aus ihrem eigenen Erleben. Es kann sie nicht irritieren. Die Leser wissen auch, dass der Erzähler den Zuhörer braucht. Ohne Zuhören kein Erzählen. So erzählte Max Schulz der Frau Holle, erzählte Lesche, als er noch Bronski hieß, der Psychologin Mary Stone und der Märchenerzähler Medder dem Tomav Kartisian. Und nun erzählt Lesche seiner schönen Armenierin. Moralische Verhaltensweisen zeichnen Lesche nicht aus. Sie wurden ihm ausgetrieben im verzweifelten Überlebenskampf, den wir heute Shoah nennen. Wieso sollte er davon ausgehen, dass der Mensch nicht mehr des Menschenwolf ist? Und doch ist er unfähig zur Rache, die nichts ungeschehen macht, nicht befrieden kann, da auch sie ein sinnloses Geschehen nicht mit Sinn erfüllt. Es hat gedauert, aber schließlich hat der Hilsenrath doch gemerkt, wer der Lesche wirklich ist, hat ihn als seinen Stellvertreter all die Dinge tun lassen, die er sich nicht getraute. Zum Beispiel eine 16-Jährige entjungfern, sie schwängern und sich damit fortpflanzen, mit ihrer Mutter und ihr parallel vögeln, sich einmal wirklich ohne Netz und doppelten Boden verlieben, den Fritz Tischler ermorden, oder besser doch nicht, und endlich muss Lesche an Hilsenraths Stelle sterben. Edgar Hilsenrath, der in Deutschland nie von Nazis bedroht wurde, vergessen wir in diesem Zusammenhang die drei im Frühjahr 1978 durch Neonazis gestörten Lesungen, da dort die Aggression weniger dem Juden als dem Roman Der Nazi und der Friseur galt. Keine anonymen Briefe erhielt, keinen tätlichen Angriffen ausgesetzt war, niemals am Telefon belästigt wurde, der sich in Deutschland unbedroht und wohlfühlte. Lässt Lesche bedrohen, schmähen, brandschatzen und schließlich den Schädel einschlagen. Lesche stirbt symbolträchtig, als es Zeit ist, die Sabbatkerzen anzuzünden. Tilgt er damit die Schuld seines überlebenden Autors? Oder will dieser nur den Prophezeiungen der altgewordenen Emigranten in New York gerecht werden, die ein solches Ende für einen Juden in Deutschland als nicht verwunderlich betrachten? Darf es für Lesche, der bindungslos und bindungsunfähig durch sein Leben schlingerte, kein Happy End mit der schönen Armenierin geben? Wäre es denn ein Happy End geworden? Wir können darüber nur spekulieren. Manche Antwort ist möglich. Eines aber ist sicher. Hilsenrath wird damit auch endgültig den Bronski los. So wie früher schon den Ranek, den Schulz, Finkelstein und den Tomaw, die er alle in seinen Büchern zu Tode brachte. Und dass Lesche sterben muss, bevor Hilsenraths Armenien-Epos, das Märchen vom letzten Gedanken, erscheint, ist klar. Denn den Ruhm für diesen Roman und den für Jossel Wassermanns Heimkehr, den wollte Edgar Hilsenrath alleine und keinesfalls mit Bronski, Lesche oder einer seiner anderen Figuren teilen. Warum sonst koppelt er die Romanfigur Lesche bei aller Nähe in Berlin so deutlich von seinem Lebensweg, von seinen Erfolgen, den Lobeshymnen der Kritiker, den zahlreichen Literaturpreisen, von seinen vielen Lesern, die seine Bücher schätzen und lieben, ab? Ist ihm unwohl bei dem Gedanken, dass er, der verfolgte Jude, diese Triumphe in Deutschland erzielt? Passen seine dadurch gewonnenen Möglichkeiten nicht zu seinen Lebensentwürfen? Misstraut er dem Wandel in Deutschland letztendlich doch so, dass er hier keine Sicherheit für Juden erwartet? Oder will er ganz einfach den Hinguckern und Hineinlesern ein Schnippchen schlagen und sich eben nicht in seinen Büchern finden lassen? Wer soll das wissen? Ist erschöpft, der alte Mann auf dem Sofa. Sein Leben hat er geordnet, sein Werk abgeschlossen. Kein Schreiben, keine Veranstaltungen mehr. Anfang 2009 hat er erneut geheiratet. Die Frau hat versprochen, ihn bis zu seinem Tode zu pflegen. Er will nicht in ein Heim, er will zu Hause sterben. Seine materiellen Angelegenheiten hat er auf einen Bevollmächtigten übertragen, sein Erbe neu geregelt. Gelassen sitzt er auf seinem Sofa im Wohnzimmer in Berlin. Zum Rauchen, darauf kann er nicht verzichten, wird er im Rollstuhl auf den Balkon gefahren. Ist Edgar Hilsenrath zufrieden? Es hat den Anschein. Das war Ich war der Fremde, eine lange Nacht über Edgar Hilsenrath. Es sprachen Julia Brabant, Jürgen Thormann, Bernhard Schütz. Ton und Technik Andreas Narr. Regie Sabine Fringes. Redaktion Monika Künzel. Nächste Woche widmen wir uns einem Land, das politisch gesehen seit Jahren besorgniserregende Schlagzeilen macht. Ungarn. Eine Woche vor den Wahlen wirft die Lange Nacht einen Blick auf die aktuelle Lage der Kultur und sucht das Gespräch mit Künstlern und Medienmachern, mit Schriftstellern und einer Filmemacherin und fragt nach ihren Lebens- und Arbeitsumständen und ihrer Einschätzung der politischen Situation. Denn es gibt ein kulturelles, ein anderes Ungarn. Seien Sie gespannt. Sie können alle Lange Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.